In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Ist da noch jemand? Hallo? Hallo? 8 Tage Dieter. Demnächst auf Ihrem Handy. Hallo? Jetzt lasst er mich aber hängen. Was war denn jetzt aber... Hört ihr mich? Ja. Ist da noch jemand? Das ist ja fast schon Teaser-Qualität. Also wollte ich jetzt auch meinen. Da ist also, da noch jemand? Also dann hat der Einspieler doch funktioniert, war es ja doch nur ein Wort, oder? Na, ist da noch jemand? Ist ein Wort, ja, eigentlich, wenn man es... Kam das aus dem... spricht, da ist es ein Wort. War das so eine Art Teaser? Also, oder wird das so eine Art Teaser? Sag mal, guckt ihr überhaupt nie Sky komplett alles? Nein. Ich habe kein Sky mehr. Ich auch nicht. Also, da gibt es doch jetzt immer die Werbung für 8 Tage. Ja, wo die Welt untergeht. Ja, weiß ich jetzt schon, dass das Dreck ist. Aber ja. Das Beste ist wirklich am Schluss der einsame Polizist, der in ein Telefon, vor allen Dingen, er hält den Hörer vor sich. Also nicht, dass er die Muschel ans Ohr packt und unten reinruft in die Muschi. Nein, er hält den Hörer so komisch vor sich, wo ich mich schon immer gefragt habe, was soll denn das bringen? Was hat denn das für einen Sinn, wenn jetzt jemand sagt, ja, hier ist noch jemand. Er kann es ja nicht mal hören, weil er den Hörer vor sich hält. Ohne, dass ich jetzt direkt eskaliere. Es macht keinen Sinn. Sagt es bitte diesem Mann, wenn er den Hörer vor sich hält und ist da noch jemand, sagt, kann er die Antwort nicht hören. Unter Umständen gibt's nur sowas wie und dann verpasst er genau das. Das muss ihm doch klar sein. Wir sind verloren. Also das kann ich euch jetzt schon sagen. Dieser bayerische Polizist, der zeigt im Endeffekt all das, was schiefläuft in unserer Gesellschaft. Und wenn ich dann nach Frankfurt gucke, letzten Donnerstag, wenn ich schon dabei bin, eigentlich würde ich die Sendung viel positiver beginnen hier mit euch. Mhm. Ja, guck mal jetzt den Trailer an, das hast du jetzt davon. Guck's dir an, es muss eine unglaublich tolle Produktion sein. Es ist ja auch eine Sky-Produktion. Ein Wunder, dass die ganzen Schauspieler keine Perücken aufhaben. So, aber was da in Frankfurt abging, das verurteile ich scharf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hurensohn seine Finger im Spiel hat. Ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen. Ich weiß, was du meinst. Der Polizist, der da mit dem sitzt da. Und hat den Hörer vor sich, wirklich. Aber warum denn? Ich muss mal kurz laut nochmal hören. Mach's mal laut. Und der sagt, ist da jemand? Ist da noch jemand? Warte mal, jetzt muss ich mal hören. Ist da noch jemand? Das hört sich fast an wie Ulis Sohn. Oh, Vater, bist du noch da? Ja, ich glaube nicht, dass du vor mir bist. Wir haben doch gleich 4 Punkte, wir sind gleich auf, wir sind Spitzen. Bayern ist wieder Spitzenreiter. Habt ihr das mitbekommen? Ja, natürlich. Sollen wir direkt mit Doppelpass anfangen? Ja, oh, schön. Endlich sagt mal wieder einer normale Sachen im deutschen Fernsehen. Ja. Ich konnte es ja nicht mehr hören. Oh, toll. Dann fangen wir doch mal an. Da sind wir wieder an der Spitze. Ricky. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie lange ist der noch tragbar als Präsident des größten deutschen Fußballvereins? Das kann ich dir nicht sagen, aber es wirkt völlig abartig, wie dieser Typ sich da hinsetzt und Sachen erzählt und die offensichtlich wirklich glaubt und auch davon ausgeht, dass das alle anderen so zu finden haben. Also meine Lieblingsaussage ist wirklich, dass er sagt, ha, wenn Sie wüssten, was ja, wir ja. schon alles dingfest haben, da denke ich mir, so ein Quatsch, Alter. Also das ist doch der größte Bullshit. Ricky. Es gab ja heute dieses Interview von dem Trainer vom was ist das, USC Lille? Ist es der USC Lille? Ja, also wenn du den Heimatverein von Benjamin Pavard meinst, oder wie Benjamin es der Fratze sagen würde, von Benjamin Pavard, ist doch noch jemand. Ja. Dann, und zwar hat ja der Trainer vom Club Lille hat ein Interview gegeben, dass der Nicolas Pepe, ist da noch jemand? Der passt da ein bisschen rein. Ja, finde ich gut. Ja, hey. Das ist sicherlich. Ich freue mich ja so, weil er ist ja schon da. Das ist ja einer. Ja, wissen die eigentlich, wen wir schon alles im Köcher haben? Wenn wir das sagen würden. dann müssen sich die anderen Spieler alle Sorgen machen. Nee, die sind dann böse, hat er gesagt. Die sind böse dann böse. Das finde ich auch gut. Das muss man sich, also so ein Gespräch zwischen so einem Spieler und Uli Hoeneß, das würde ich mir gerne mal anhören. So, jetzt sei doch nicht böse. Wen gibt's denn Frank. Da? Frank. Immer Frank. Frank. Genau, Frank, jetzt sei doch nicht böse. Das kann doch nun wirklich nicht dein Ernst sein. Ja, aber Uli, immer, ich kann keinen französischen Dialekt nachmachen. Also. Ich sitze immer nur auf der Bank, Uli. Ja, das war jetzt, naja. Also war schon gut, herausragend. Es war schon gut. Also für 8 Tage würde es reichen. Für die Hauptrolle, aber direkt, glaube ich. Ja. Also. Danke. Aber nur mit Perücke, Pocho. Okay. Ja, Potschrücke. Also das würdest du schon irgendwie hinkriegen, denke ich mal, wenn du dir so einen alten Lumpen über den Kopf ziehst. Sag mal, also man hat doch richtig aus dem Blick von Uli Hoeneß spruch doch richtig diese Kampfansage, diese sogenannte Transferkampfansage, die hat er sich doch gerade ausgedacht, oder? Ich sage also, es weiterhin, Uli Hoeneß ist dement. Es ist einfach ganz klar. Du kannst mir sagen, was du willst, das ist nicht mehr normal. Es ist nicht, allein, dass er sich wieder hinsetzt und behauptet, man wäre auf Platz 1. Also, das gibt es nicht. Er zieht es aber wenigstens voll durch, ne? Und keiner sagt was. Keiner, genau. Das stört mich am allermeisten daran, dass da nicht einer mal die Eier hat und sagt, und am besten jemand, der die nötige Distanz zu ihm hat, der nicht dass Helmer kommt und sagt, oh Uli, jetzt sag mal, das stimmt aber nicht. Sondern, dass einer mit der nötigen Distanz hingeht und sagt, Herr Hoeneß, haben Sie ein Wahrnehmungsproblem oder sind Sie einfach nur dumm? Ja. Was meinst du, was er darauf sagen würde? Das kann ich irgendwie nicht beantworten, weil es noch keiner getan hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in der Art antworten würde. Naja, das ist dasselbe, wie ich vorher gesagt habe. Man kann den Spieler mal kritisieren, wenn er schlecht spielt oder wie, aber daraus ein generelles Problem für den ganzen Verein zu machen, das ist mir einfach zu viel. Gerade Didi, der den Verein kennt, der selbst... Gerade Didi? Der Spieler war, das ist ja das, was ich ihm vorwerfe. Er spielt sich so aus wie der Messias, das der Fußballkommentator. Also das habe ich noch nie gehört. Dass jemand aufspielt wie der Messias? Das kenne ich niemand. Das kenne ich sonst von Franz Beckenbauer eigentlich. Wo ist denn der eigentlich? Der glaubt, der ist auch bald. Der kann so bald in die Hall of Fame inducten. Ich glaube, das ist mit dem Schumacher auf Malle. Ey, das ist auch eine Geschichte, die geht mal gar nicht, oder? Wieso? Was ist denn da passiert? Glaubst du das mit dem Malle? Dass Schumacher auf Malle ist? Ja. Oder dass der Malle ist? Nein. Das geht ja gar nicht. Also schneide ich nachher aus. Ist da noch hin? Übrigens, merkt man eigentlich, Ricky? Ja. Ich hatte heute. Was war jetzt mit Malle? Entschuldigung, Pocho. Ja, das angeblich war Michael Schumacher doch auf Malle. Und wurde da gesehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich auch nicht. Was denn? Das interessiert mich auch ein Scheiß. Es würde mich schon interessieren, weil ich die Art und Weise, wie mit der Situation um Michael Schumacher umgegangen wird, nicht in Ordnung finde. Wieso ist denn die nicht in Ordnung? Der wird in Ruhe gelassen. Nein, aber trotzdem könnte man mal einen klaren Zustandsbericht geben. Das hätten die Leute schon verdient, die ihn da hingebracht haben, wo er ist. Wir haben überhaupt nichts verdient. Also so sehe ich das. Wir haben nichts verdient. Wir können nicht verlangen, dass er sich dann an die Öffentlichkeit. Nein, aber man könnte doch mal sagen, so geht's dem und so ist es und nicht gar nichts zu sagen. Aber man könnte auch einfach so intelligent sein, Pocho, ohne dir jetzt die Intelligenz absprechen zu wollen. Oh, und jetzt. Aus dem. Nun wird's doch nicht mit aus den nicht vorhandenen Äußerungen etwas herauslesen. Ja, gut, das traue ich auch den Leuten zu, aber dann sollte man es erst recht tun, um eventuelle Falsch- oder Fake-Sachen einfach mal dingfest zu machen. Ja, ich glaube einfach, dass... Wovon gehst du denn aus? Dann gucke ich mal, ob wir da von der gleichen Sache ausgehen. Okay, ich gehe davon aus, dass es ihm einfach wirklich nicht so besonders gut geht, dass er sich wahrscheinlich kaum richtig ausdrücken kann, wenn überhaupt sich bewegen kann. Also das kann ich alles nicht einschätzen. Aber ich gehe halt davon aus, dass er ein schwerster Pflegefall ist. Also das... Ja. Das ist meine Vermutung. Und dass die Familie und er, also sofern er das vielleicht noch bestimmen kann, nicht möchten, dass man ihn so in Erinnerung behält. Und es gab ja nicht mal irgendwie so eine Wasserstandsmeldung über Michael Schumacher. Er ist auf dem Weg der Besserung oder es ist stabil oder es geht bergab. Es kam ja gar nichts. Und das bedeutet für mich ja schon, dass er ziemlich im Arsch ist, der Typ. Ich sehe da so eine Christopher Reeve-Sache einfach. So in der Art, genau. Ja, ich habe ja auch gehört, dass Henry Cavill nach dem nächsten Superman-Film eh nicht mehr weitermacht. Okay. Güte, Herr Pocho, wenigstens von dir hätte ich so einen Anstandslacher jetzt gehabt. Nee. Christopher Reeve war ein Held meiner Jugend, da kann ich keine. Ich habe auch die Superman-Filme, die Superman-Filme geliebt. Superman. Das ist die Superman-Filme. Und da kannst du dann, es war ein Tribute to Reeve. Okay. War das. Der ist vom Pferd gefallen. Der ist vom Pferd gefallen, ja. Mhm. Übrigens, Ricky. Ja, da bin ich. Wir sind ja auch der Podcast der wahren Herzen. Menschen. Ach so. Und man muss auch wirklich sagen, wir sind nicht nur feinsinnig und sondern nah auch die am Nummer Wasser 1. Gebaut. Das möchte ich dazu sagen. Wir sind die Nummer 1 unter den deutschen Live-Podcasts. Das kann man hier ruhig an der Stelle nochmal sagen. Also herzlichen Glückwunsch fürs nachträgliche Zuhören. Ja, jetzt bist du aber dran. Wir sind nicht nur der Podcast der Warmherzigkeit und Liebe. Wir sind auch der Podcast der harten Kerle. Denn vor gerade mal 3 Stunden 44 hatte ich eine hochkomplizierte Wurzelbehandlung. Wo denn? An welcher Wurzel? Penis? Nee. Hier oben rechts, der dritte Sechser. Der dritte Sechser sogar? Wenn du den der Thiago-Zahn. Weißt du, wenn du den würfelst beim dritten Sechser, was kommt da raus? Belzebub. 18. Ist doch klar. Klar. Also beim dritten Sechser, wenn du den würfelst, kommt eine 18 raus. Das kannst du deinem Zahnarzt beim nächsten Mal sagen. Mein Zahnarzt ist jünger als ich. Ja, bei mir auch. Ist er ja auch selber schuld am Ende. Aber so gut da. Ja, hoffe ich für dich. Gegen den habe ich früher Tennis gespielt. Und spätestens, wo ich ihn jetzt wieder getroffen habe, haben sich die Wege dann doch ein bisschen von der Karriere auseinander diametral entwickelt, sage ich mal. Ja, gut. Und er muss jetzt in einem Kabuff rumhängen und ich bin halt in meinem Leben, ich bin beim Volk, bei der Basis. Ja, genau. Ich spüre ja Menschen das Leben. Du bist der Grindel unter... Ich bin der Grindel, sagen wir es, wie es ist, der Grindel von Dieter. Habt ihr da mal den Artikel gelesen, den ich getwittert habe? Ich kann ja gar nicht lesen. Okay. Auch sehr interessant. Also über Dieter Grindel? Ich habe irgendwas mit Grindel mitbekommen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt bei dir gelesen habe. Ich weiß aber nicht mal mehr, was ich mitbekommen habe. Ich ja, einfach, nur da verweise ich einfach mal auf mein Twitter-Profil. Folgt mal rein und lest. @elpocho81. Also, du machst aber auch spannend, Pocho. Das ist ja schlimmer wie bei 8 Tage. @elpocho81 oder @trüffelhund. @trüffelhund81. Also das ist für mich der Moment, ich meine, das ist der ganze Trailer, ja, arbeitet genau auf diese Punkte. Ich gucke ihn mir jetzt auch an, so. Ja. Musst du machen, 41 Sekunden, der Trailer. Ja, na, YouTube. Lass ihn doch, komm, halt doch mal dein HTC. Und wie heißt kurz. Das? 8 Tage Trailer. 8 Tage Trailer. Und dann hältst du mal dein HTC hier ans Mikrofon und dann hören wir mal den Trailer zusammen. Ich guck das doch hier auf dem Computer, aber kannst du auf dem Handy gerne nochmal anmachen. Der Pocho kann das auch über das Handy machen. Ach, der weiß doch gar nicht mehr. Ja, der ist doch völlig so weit weg von der Realität. Der hat doch Leute, die das bedienen für ihn. Das ist richtig. Stimmt. Ey, kommst du mal? Ja, mach mal hier Handy. 8 Tage Trailer. So, ich guck los. Was, 31 Sekunden? Der? Nee, oder du hast 41. Wenn, dann wollen wir das komplett laufen lassen. Das ist ein kompletten Trailer? 41 Sekunden muss der so, jetzt laufen. Läuft hier. Und oh Gott, bis endet sich damit mit der sogenannten Kinsamkeit. Ich stelle mir jetzt vor, wie unsere Namen da so eingeblendet werden. Immer. Jetzt. Ist da noch jemand? Mit Ditti. Hey, der ganze Trailer ist gar nicht verkehrt. Nein, der Trailer ist fürchterlich. Guck dir mal die eine Szene an, wo diese blonde Frau den Typen das Gewehr in den Kopf fällt. Wenn sie jetzt abdrücken würde, sie würde wahrscheinlich direkt zum Jupiter schießen. Ja, so weit genau. Weg vom Kopf. Guck dir es mal an. Und wie gesagt, der ganze Trailer arbeitet auf die Szene hin, wie der Kopf da sitzt und sagt, ist da noch jemand? Und es gar nicht hören kann. Ja, das sagt mir alles aus über die Serie. Mehr brauche ich nicht. Ist da noch jemand? Ja, ist da noch jemand? Ich hab's ja auf Soundboard. Ich hab's immer jeden Tag griffbereit hier. Ist da noch jemand? Immer da, kann ich. Aber ganz hören. Ehrlich, ganz spannende Prämisse, da könnte man echt viel draus machen. Ja, die Idee ist gut. Die gab's aber auch schon, jetzt brauchen wir doch die nicht über die Idee. Ja, es geht um die Ausführung heutzutage, Pacho. So ist es. Ist da noch jemand? Du kannst alles gerne nochmal gerne auflegen. Hier, ich sag nur hier, die Feuerzangenbowle, wie heißt denn der? Oh, Rüdiger. Oberstleutnant, wie heißt denn der Film, wo der sich als Nazi-Kommandant auskippt? Der Hauptmann. Der Hauptmann. Das war ja das Remake von Köpenick, ne? Ja. Und das Remake war mindestens genauso gut. Du kannst die Geschichte gerne 10-mal erzählen, wenn sie 10-mal geil ist. Eine 10-mal gewurschtelte Geschichte hast du überall, das ist richtig. Aber so oft gewurschtelt ist sie ja nicht, dass die Welt untergeht, sondern dass die Welt untergegangen ist. Ist nie gut gemacht. Ist der normale. Der muss doch mal Trailer, dass das scheiße ist. Pocho, es ist nie gut gemacht. Nein, ich will doch keine Lanze für Sky brechen. Ich hasse die Wichser, so. Und das, oh. Also davon distanziere ich mich. Unter der Gürtellinie. Ja, also Pocho, das finde ich nicht gut, das schneide ich jetzt nachher auch raus. Ja, danke. Ja, das also, wird nochmal hochgedreht. Ja, genau, das pitch ich nochmal ein bisschen und lass es langsamer laufen und blende noch deine Adresse ein. Dann mach ich extra mal so ein Videocast. Oh, das machen die Leute, ich sag's immer ganz gerne, die Kollegen vom Lage der Nation Podcast, wenn die zum Beispiel über irgendein Land reden, dann nehmen die als Coverbild für die Folge, nehmen sie dann das Land. Ja, aber die brauchen sie auch nicht unbedingt immer so aufspielen. Also diese ganze hochgestochene Art und Weise, wie die ganze Zeit reden, da wird man ja völlig Banane im Kopf. Also das geht ja gar nicht. Da kann man Oliver Burmeier? Ja, dass die nicht auch mal ein bisschen aus ihrer Rolle ausbrechen, das verstehe ich gar nicht. Ist mir ja, so hat es Manu Thiele geschafft? Nee, das stimmt nicht. Der hat sich ja mal verhaspelt. Bevor wir es jetzt vergessen, nochmal, Uli Hoeneß, bitte. Jetzt mal einfache Antwort darauf. Ja. Meinst du das ernst mit dem Dement? Weil ich denke, das langsam auch. Ich meine das todernst. Ich habe das damals schon gesagt und ich bleib dabei. Allein diese bescheuerte Antwort auf die Frage, was es mit der Pressekonferenz sollte, wo er gesagt hat, ja gut, da haben wir einen Fehler gemacht, weil wir die Journalisten eingeladen haben. Ist das, also, da fasse ich mir doch an die Rübe. Die berufen eine Pressekonferenz ein mit Knall und Trompeten. Und sind dann danach überrascht, dass Leute kommen oder wie? Also, verstehe ich nicht. Nee. Aber du kannst mir nur nicht sagen, wenn das wirklich für bare Münze zu nehmen werden soll, diese Aussage, dass sie schon einiges in der Tasche haben. Du kannst mir nur nicht sagen, wenn sie da ein Top-Transfer à la Lucas Hernandez für 80 Millionen oder meinetwegen Nicola Pepe. Wobei ich jetzt hier in der 48. Ausgabe Dieter offiziell ankündige, ich spreche ihn, sollte er wirklich zu den Bayern wechseln, ab jetzt immer falsch aus. Er heißt Nicola Pepe, ich weiß, er ist für mich Nicola Pepe. Fertig. Das ist aber kein Top-Transfer. Nee, aber darum geht's mir nicht. Es geht mir nur darum, dass der eine 80 und der jetzt 60 kosten würde. Und du kannst doch heutzutage keinen 80 oder 60 Millionen Transfer mehr unter Dach und Fach und safe in der Hinterhand irgendwie halten, dass da keiner mehr drüber berichtet. Das geht doch nicht. Willst du mir das etwa weiß machen? Nee, ich bestimmt nicht, aber dein Präsident... Irgendjemand wollte der Bild-Zeitung schon sagen, fürs richtige Geld. Der hat noch nicht mal das. Sondern wenn du diese Ausstiegsklausel zum Beispiel bei Hernandez siehst, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass in Madrid jetzt unabhängig von Hernandez alle die Füße stillhalten. Da würde bestimmt auch schon was passieren und du weißt doch selber, wie das läuft. Das kommt raus, hundertprozentig. Ja. Das ist einfach so. Aber muss denn nicht ein Transfer, so wie ihn Hoeneß in dieser Sendung wiederholt darstellt. Der hofft halt, dass was klappt. In der Theorie. Muss das nicht ein Kaliber sein, dass man nicht in diese Worte fassen oder in diese Kategorie fassen kann, wie Chrissy gerade genannt hat? Weil da muss, also für mich ist das eine Aussage, es kommt ein Bale. Ach Quatsch. Ne? Oder sonst irgendwas. Ein Bale nicht. Aber so ein Offensivfeuerwerk-Typ. Du kannst doch den 0815-Fan, nicht in irgendeinen Abwehrspieler als die Verpflichtung des Sommers darbieten. Ich schließe mich da so ein bisschen der Emotionsvielfalt, sage ich jetzt mal, von Pocho an. Der lässt sich ja auch gerne mitnehmen und hypen, wenn irgendein Spieler irgendwie bei euch gehandelt wird. Mhm. Und ich denke mir immer, ach naja, wenn er unterschreibt und wenn er in der Allianz Arena hier vorgestellt wird und das Trikot in der Hand hat und sie sich auch nicht verschrieben haben hinten auf dem Trikot, dann ist er da. So bin ich eher der Typ. Aber es gibt einen Spieler, bin ich fassungslos von Woche zu Woche, wie der nicht Stammspieler sein kann. Und es ist immer hartnäckig, dass dieser Spieler bei Bayern irgendwie gehandelt wird. Jetzt wird wahrscheinlich wie der aus dem Schwäbischen, wird wieder die Augen verdrehen, weil ich den schon 10-mal gedroppt habe, den Namen. Aber ich bleib dabei, der ist immer noch ein Kandidat. Denn Paulo Dybala, der kam jetzt wieder rein am Wochenende, habe ich mir wieder angeguckt, Juve. Und der hat wieder das Siegtor gemacht. Und ich verstehe nicht, der muss doch so von Massimiliano Allegri so vergrault werden, dass der immer nur eingewechselt wird, dass der muss da weg wollen. Und das ist ein Transfer, das ist ein Typ, der bringt uns weiter. Und das ist auch ein Aha-Effekt an Europa. Aber wenn so Nicola Pepe kommt oder Timo Werner, das sind gute Spieler, die hättet ihr beide sicherlich auch gerne, wobei über den Pepe kann ich nichts sagen, aber so die hättet ihr wahrscheinlich auch gerne, aber das sind keine Spieler, die Ausrufezeichen setzen oder hier Hudson-Odoi, alles Top-Spieler, natürlich, kriegst du auch alle nicht unter 50 Millionen, aber ich glaube, so ein Dybala musste rausschießen für 120 Millionen. Ansonsten ist das keine große Transferoffensive. Und wenn dann wahrscheinlich, wenn wir 150 Millionen ausgegeben haben, mit inklusive allen Investitionen, die wir dann gemacht haben im Sommer, und dann Hoeneß darauf angesprochen wird, ist das jetzt wirklich ihre große Transferoffensive? Dann sagt er ja, 150 Millionen ist ja viel Geld. Da hat er ja auch recht. Aber diese Inflation im aktuellen Fußball und Transferwesen, die ist nun mal so, dass du wahrscheinlich, wenn du wirklich so vorangehen willst und so die Mannschaft erneuern willst, musst du wahrscheinlich 200, 250 Millionen ausgeben im Sommer. Und jetzt frage ich euch beide mal, was meint ihr denn, wo ist die Fahnenstange erreicht, die die Bayern bereit sind auszugeben im Sommer? Ich kann dir da nicht eine bestimmte Zahl nennen, weil die ist meiner Meinung nach... Auf keinen Fall auf leise machen, dein Telefon. Okay, danke schön. Bitte. Ja, es sind zwei Apple-Quellen, die direkt hier stehen. Entschuldige bitte, überhebliches Arschloch. So, und ich kann dir da keine Zahl nennen, die irgendwie dementsprechend, dass du jetzt sagst 250 Millionen. Aber, und darum habe ich dich auch so wirklich ausreden lassen, weil du hast sehr gute Punkte angeführt. Also hast du absolut recht, da gebe ich dir auch recht. Ich geb dir recht, dass ein Dybala wäre für mich auch so ein Effekt. Wow, geil. Der würde nicht nur Bayern zu Strahlkraft, sondern der ganzen Liga zu Strahlkraft helfen. Ja. So ein Spieler wie Pippe oder Odoi und wie sie alle heißen, das ist nichts Besonderes. Das ist für mich nichts Besonderes. Von daher müssten sie nach der Ankündigung von Hoeneß mindestens einen Transfer à la Dybala ankündigen, wenn nicht sogar zwei. Ja, zwei ist natürlich heftig, ja. Ich glaube, es wird eher darauf hin... Ja, also diese Personalie... Hamed Rodriguez, die ist sowieso auch unglaublich spannend. Und da hat auch Salihamidžić wieder so viel Scheiße. Das kotzt mich so an, dass der da auch im Wintertrainingslager gesagt hat, eine Option sei, den Spieler zu verpflichten für die 42 Millionen und dann zu verkaufen. Das sei nicht der Stil des FC Bayern München. Sicherlich nicht der allerfeinste Stil. Ja, glaube ich. Aber es ist ein hartes Geschäft. Und ey, kauf den doch für 42 Millionen. Und dann verkaufen für 60. Meinetwegen nur in Anführungsstrichen für 70 Millionen. Du machst jetzt nicht einen Riesengewinn, aber du machst Gewinn. Ich finde diese Aussage kategorisch, das schon wieder so den Riegel vorzuschieben, das kotzt mich alles so an. Dieser Typ. Der hat ja auch keine Ahnung. Sagen wir doch, wie ja, ist das? Der hat doch ja auch keine Ahnung, der sagt, hat ja Hoeneß. Naja, Hoeneß auch bei diesem. Der macht ja seinen Job super. Der macht seinen Job super. Der Helmer, der kotzt mich so an. Der ist so, der wirkt so verloren in dieser Sendung. Immer wenn ich da am Anfang den dann sehe. Ist der Cortison? Der ist aufgedunsen. Ist das Alkoholismus oder ist das Cortison, Ricky? Ich glaube, der ist kein Alkoholiker. Wer denn? Helmer. Ach so, ich dachte, das, ja, der hat sich irgendwie seiner Partnerin enorm angepasst, so was die Wangenknochen und sowas angeht. Der ist doch mit der Partnerin? Das war doch die damals bei Lulu diesem Ferrari, St. Pauli-Ding, ne? Da mitgespielt hat. Ja, stimmt. Wie hieß die nochmal? Farida Magdalena? Nee, wie hieß irgendwie so, hast Rote du aber Meile recht. Hat die doch mitgespielt, oder wie das Ding hieß. Wie hieß denn die Alte? Rote Meile hieß sie nicht. Das weiß ich, weil ich find's raus. Jasmina Fialiali hieß sie, glaube ich. Jasmina Filali. Genau. Hat die ähnlich viel Einfluss auf Helmer wie Ina Aogo auf Dennis Aogo? Also Ina Aogo ist im Endeffekt Dennis Aogo, muss man sagen. Hast du das zufällig gesehen, Bosch? Ja, hab ich gesehen, ja. Ihre Abschiedsbotschaft? Ja, dass sie umziehen, ja. Ja, herzzerreißend für mich. Also herzzerreißend. Ein Leben ohne vor allem Ina gar nicht mehr vorstellen hier in Stuttgart. Ich fand auch deinen Kommentar dazu sehr schön. Ciao. Ciao. Ich habe so dein Küsschen gesehen, was du ihr noch rübergeworfen hast dabei. Ja, also ne? Ich frage mich halt wirklich, welcher VfB-Fan da so zu Hause sitzt und sich denkt, nein, ihr wollt nicht wirklich gehen, oder? Also das gibt's doch nicht. Die ihr Leben daran sozusagen. Wo ziehen sie denn hin? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, ist völlig okay. Ist halt so. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, welchen Stuttgart, VfB Stuttgart Gossip-Podcast ich nächste Woche nicht höre. Ja, bei uns gibt es kein Gossip, da gibt es nur Fakten. Harte Fakten. Fakten, ja. Fakten, Fakten. Komm ich nachher noch drauf zu sprechen. Ich muss noch was für Paulo Dybala sagen. Oh ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der zum FC Bayern geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich es natürlich auch cool finden würde, weil der Fußballer einfach geil ist. Aber ich kann es mir absolut aus A, finanziellen Gründen nicht vorstellen. Ist eine Nummer zu groß, der Spieler, ne? Weil der Spieler sich absolut nicht verbessern würde im Vergleich zu Juve. Also ja, er würde gleich treten. Juve und Bayern überhaupt. Ist er würde zumindest spielen. Nein, ich würde sagen, Juve und Bayern sind wirklich auf einer Ebene. Wenn auf einer Waage würden die wirklich. Naja, innerhalb der Liga sieht es nochmal anders aus. Juve ist halt da schon das, was Bayern die letzten Jahre. Das, was Bayern die letzten Jahre war. Ja gut, du hast mit Neapel schon sowas ähnliches wie Dortmund am Start. Inter ist jetzt auch nicht eine Resterampe. Also das ist schon. Ja, das sind eher schon Rom als Inter davor noch, aber. Ja, von mir aus. Aber ich finde Inter halt, dadurch, dass die natürlich jetzt hier mit dem Icardi einen geilen Spieler hatten. Den haben sie erstmal schön geköpft, ne, als sie ihm die Kapitänsbinde weggenommen haben. Da kenne ich mich nicht mit aus. So der wird nicht mehr glücklich, nicht. Der wird da weggehen. Naja gut, das ist jetzt wahrscheinlich keine so große Prognose, weil eigentlich ist das da eigentlich schon so gut wie klar, dass der nach der Saison geht, oder? Ja, diese Gerüchte, ob der zu United geht oder nach Madrid, die gibt's ja schon lange, schon immer. Die gab's ja auch immer um diesen Neapel-Spieler mit dem Irokesen. Wie heißt? Wisst ihr, wen ich meine? Nee. Wir gucken keinen Fußball. Ja. Aber und das ist ja auch, Icardi ist ja sowas wie dieser Typ von Neapel. Der ist auch immer da, spielt immer den Ball? Ja, spielt immer großartig. Ist da noch jemand? Wie heißt denn der noch? Oh, der Pacino. Das gibt's ja gar nicht. Mir ist das wieder so extrem übrigens aufgefallen am Freitag, als ich den neuen Werder-Podcast gehört habe. Da war Finn Bartels zu Gast. Und ich musste jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat, daran denken, wie ich damals festgestellt habe, dass die komplette Bremer Mannschaft eigentlich eine Handballmannschaft ist, so von den Typen her. Also das ist ja ein unerträglicher Mensch. Aber noch schlimmer als Finn Bartels ist der Moderator des Podcasts, der sich... Ist das dieser Antenne-Podcast? Nee. Das ist der hauseigene Werder-Podcast von Werder Bremen. Marek Hamšík meine ich natürlich. Marek Hamšík oder Hamšík. Der spielt, glaube ich, da gar nicht mehr, ne? Der spielt nicht mehr da. Der hat Karriere schon lange beendet. Ich glaube, er spielt in China jetzt. Ja, oh, na, Gott, irgendwo wird er schon spielen. Jetzt schalten die Letzten ab. Ach, das ist ja auch nicht so. Ist doch noch jemand. Ja, also auf jeden Fall hat dieser Werder Bremen-Moderator, das ist mein neuer Hass-Podcast, muss ich an dieser Stelle sagen. Also nicht mehr die Telefon-Podcast ist. Nee, habe ich ja entabonniert. Ja, so, der ist schon durchs Raster gefallen. Okay. Nicht mehr, das war's. So. Okay, das war's. Jetzt bin ich aber bei Werder Bremen stehen geblieben. Den Podcast an sich finde ich gar nicht so schlecht, weil die sprechen halt regelmäßig mit irgendwelchen Spielern. Oder zum Beispiel gab es eine Folge mit Otto Rehage, die war grandios. Also die kann ich nur jedem empfehlen. Aber der Moderator, der muss irgendwie Stromstöße bekommen vor jeder Ausgabe oder so, weil der sich über Dinge kaputt lacht, das habe ich noch nie erlebt. Also, ich kann noch nicht mal ein Beispiel nennen, weil das ist auch nicht irgendwie was verfängt oder so. Da sagt der Finn Bartels zum Beispiel sowas Belangloses, wie dass sein Telefon schon mehrfach runtergefallen ist. Und der bepisst sich vor Lachen, der Moderator. Der liegt am Boden und muss den Podcast am besten noch stoppen, damit es dann halbwegs vernünftig weitergeht. Und so ist das ständig. Ständig. Das ist so anstrengend. Kennt ihr das nicht, wenn Leute über Dinge lachen, die... Also die nicht mal witzig sind. Das machen aber meistens... Nee, Pocho, halt. Das ist nochmal was anderes. Wenn die nicht witzig sind, aber witzig gemeint sind. Aber Finn Bartels antwortet ganz normal auf irgendwelche auf irgendwelche Fragen. Und der lacht. Das ist... Ich würde gehen, wenn ich... Es ist respektlos, Ne, was heißt respektlos? Er will ihn pampern. Weil er so ein lustiger so Mensch nervig ist. Und aber gerade Breaking News... Der nächste Inductee in die WWE Hall of Fame steht fest. Ah, erzähl. Manu Thiele, jetzt habt das. Dann. Also. Im Commentator-Wing. Mean Gene. Habt ihr vielleicht die erste Inductee mitgekriegt, ne? DX? Gorilla Monsoon, Mean Gene Oakland. Manu Thiele. Also DX war ja erste Inductee und jetzt zweite Inductee ist der Honky Tonk Man. Ja. Greatest Intercontinental Champion of all time. Das reicht auch jedes Jahr ein neuer Inductee. Also, weiß nicht. Irgendwann geht's denen doch auch aus, ne? Die führen ja auch schon einige zweimal. Oh, das ist ich dachte, der Honky Tonk Man, also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich geschworen, dass der schon in der Hall of Fame ist. Ja. Guck mal, ob es nicht nur die Gitarre ist oder sowas. Ich weiß, dass die manchmal so komische Sachen machen. Da fangen die dann an, hier der Schlipper vom Jake the Snake Roberts oder so. Die Schlange, der Sack. Der Schlipper, oder? Aber die Schlange wäre auch gut. Wie hieß die nochmal? Mathilda. Die Schlange hatte doch immer so ein... Wie hieß denn die nochmal? Mathilda heißt die Knarre aus Resident Evil. Oh, jetzt kommt ja auch noch, Labbadia fordert nur Meister in die Champions League. Der Labbadia gehört, wie der über den Reschke hergezogen hat? Ja, Mann. Ja. Das war auch nachgetreten, möchte ich das schon sagen. Wie machst du das eigentlich mit diesem... Das ist technisch sehr cool, wie du das machst, mit diesen Ausschnitten dann direkt... das ist... Wie machst du das? Ja, drück da einen Knopf, okay. Da steht Bildschirmaufnahme und ja. Dann drücke ich wieder drauf, wenn ich fertig bin. Ach, okay. Das ist du musst das Kontrollzentrum hochziehen. Das wusste ich nicht, dass das so geht. Ja, das geht eigentlich mit jedem. Darf ich direkt was fragen, bevor ich es vergesse? Man kann nicht fragen, ob er was fragen darf. Pass auf. Nee, dann sag doch einfach mal nein, Chris. Nein, pass auf. Ich habe mich ja diese Woche verliebt, ein bisschen. Auch? Ins Samsung Fold. Ja. Was haltet ihr davon? Noch nichts. Ich glaube, in der dritten, vierten Iteration hole ich es mir auch. Okay, ja. Noch ist das so klumpig. Ich habe einmal den Ausflug hin zu Android gewagt. Das ist für mich persönlich ein super... Ja, das geht ja lass nicht mich doch mal ausreden, Mensch! Ja. Das ist ein super Betriebssystem für die ersten 8 bis 10 Monate. Danach wurde es bei mir persönlich etwas schwieriger. Dann wurde es ruckelig und hat nicht mehr so gut funktioniert. Deswegen fällt das für mich schon komplett raus, weil das Telefon kann noch so geil sein. Wenn das nicht richtig läuft, habe ich nichts davon. Die Technik meinst du jetzt, wie ich die finde? Brauche ich erstmal nicht. Kann ich nicht sagen. Also ich habe da noch nie eine Hand gehabt. Müsste ich eine Hand halten? Ja, will ich aber haben. Allein die Möglichkeit, das so zu nutzen. Pocho. Kann ich keine 2000 Euro für ausgeben, kann ich nicht machen, naja, aber. Das würde ich jetzt auch nicht ausgeben für so ein Telefon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir ist jetzt wirklich hier mit diesem iPhone ist die Grenze erreicht erstmal. Mehr gebe ich nicht aus für ein Telefon. Also irgendwo hört es ja auf. Irgendwo. So, jetzt komme ich zu meinem. Aber das Fold. Aber also, ja. Wo ich gerade hier die Push-Nachricht kriege von der tollen Sky Sport-App, dass ja. Die neue Folge Fußball-MML online ist. Das ist nämlich das Paradebeispiel von Pampern. Diese beiden Typen da, der alte Obi und dieser Hipster aus Berlin, die über jeden Scheißgag von Micky Beisenherz lachen, das ist genau das, was auch in deinem Werder Bremen Podcast. Aber Micky Beisenherz hat eine sehr schöne Interpretation von Hoeneß. Ja, das macht er ja immer. Hat er sehr Frosch drauf gestanden da gerade bei sich. Hat er sehr gut gemacht. Also da muss was macht er doch jedes Mal? Micky Beisenherz macht ständig irgendwelche Leute nach. Das ist dann für ein paar Sekunden lustig. Ist ja egal, ich will über gar niemanden herziehen. Der wird gefeiert und viele finden den gut. Und dann liegt es an mir und nicht an Micky Beisenherz, dass ich den nicht so abfeiere wie andere. Ist auch scheißegal. Soll jeder lustig finden, was er lustig findet. Nur Werder-Podcast ist nochmal ein neues Level, Chris. Also das kannst du nicht vergleichen mit den zwei Irren da, die mit Beisenherz den Podcast machen. Weil ich kann dir sagen, also wenn da der Werder-Bremen-Mensch mitmachen würde, den müsstest du nach 10 Minuten direkt an Sauerstoff anschließen. Das würde er einfach übernehmen. Da musst du einen Zeigler hinsetzen. Die Witze versteht er nicht. Da versteht kein Mensch die Zeigler-Witze. Er hat einen guten Spruch gebracht in seiner letzten Ausgabe, habe ich vergessen. Ich fand das ja mit NDR 2 so großartig. Ich habe das falsche Lied, das ist doch... Also ich behaupte, dass das absichtlich gemacht wurde. Ich sage, weil natürlich der erste Impuls ist, ja, das haben die doch mit Absicht gemacht. Ich sage, nein, absolut nicht mit Absicht, weil das so... Erstens hat diese Truller da, die da moderiert hat, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, von Tuten, keine Ahnung. Und der wäre doch dann sicherlich spätestens aufgefallen mit einem kleinen Lacher oder so, dass das nur irgendwie geckig gemeint wäre. Aber die also ist ja ganz trocken weitergeredet. Ich kenne sie ja auch nicht. Ich kenne den Sender nicht. Ich kann dir aber verraten, also das weiß ich nun wirklich aus allererster Hand, dass diese Sendungen ja nicht von den Moderatoren vorbereitet werden, gerade die Morgensendungen nicht, sondern von Redakteurinnen oder zumindest mal von einer Redakteurin auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Redakteurin. Ist ganz wichtig, nicht, dass wir hier falsch gendern. Lieber vergesse ich die Männer als die Frauen. So, ja. Andersrum. Ja, am liebsten nee, doch so ist mir aber das dritte Geschlecht. Denn die Rocket Beans, wenn die eine Stellenausschreibung machen, ist MWD. Ja. Diverse ist auch jetzt dabei. Kann man sich jetzt auch bewerben. Das ist das Schlimmste, was es für mich gibt, die Rocket Beans zu sehen. Ich kann es hören, aber wenn ich die sehe, total Feierabend. Wäre ich aggressiv? Nee, geht gar nicht. Da war der Beisenherz jetzt auch bei den Rocket Beans. Hab ich gehört. hab ich gehört. Sogar mehrfach von vorne. Ja, das kann man sich auch mal so angewöhnen. Also sei es drum, man muss ja erstmal alle mit ins Boot holen. Wenn nicht jeder guckt, ja, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Es war so, dass bei NDR 2, bei diesem Radiosender, über das Spiel Liverpool gegen Bayern München berichtet wurde und die Hymne You Never Walk Alone wurde so ein bisschen in den Fokus gerückt und es wurde dann nicht You Never Walk Alone von, ich glaube Dieter Hallervorden singt das bei den, sondern eben von den Pixies eingespielt. You und, never walk alone. Genau. I'll be with es reicht, you. Jeder hat es erkannt. Es ist ein Ohrwurm, jeder weiß es. Ja. So, und ja, also es ist, also wenn es als Witz gemeint war, finde ich es wenig lustig und auch so hat es mich nicht vom Hocker gehauen. Irgendwas anderes war da. Mir fällt es nicht mehr ein, obwohl ich es heute gesehen habe, heute Vormittag. Was war denn das? Das habe ich mir eigentlich merken wollen, aber wie es so immer ist. Da habe ich mich wieder mit der ewigen, mit den schlimmsten Niederlagenserien des VfB auseinandersetzen müssen. Jetzt wollte ich doch endlich mal mein Bayern-Ding erzählen. Es gibt da nicht so viele. Es gibt nicht so viele. Also Paulo Dybala, ich glaub's nicht so richtig. Ich denke sowieso, die Bayern holen maximal 5 Leute im Sommer. Mach ja, wer wäre das denn? Sag mir mal eine Kategorie. Oder also das ist ja richtig, das hat ja schon Helmer Eske Auszüge hier bei dir, Pocho. Sag doch mal einen Namen. Ich hab doch nicht mal 5 gesagt. Olli, sag doch mal. Okay, wenn ich eins nicht will, dann mit diesem... Olli, sag mal einen Namen! Immer dieses Aktionäro. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein das bisschen macht, das macht der Vontorra auch. Der Helmer ging in die Vontorra Moderationsschule. Wenn da irgendein Lüde bei Vontorra zu Gast ist. Ist er noch hier, Mai? Ja, Mai, wir haben es doch schon den einen oder anderen im Blick. Ja, hä? Wie denn? So, also auf jeden Fall kommt ja Benjamin. Sag doch mal einen Namen jetzt! Benjamin Pavard. Der kommt. Benjamin Pavard. Ist der so. Schon neuer Transfer oder ist der, muss man den von deinen 5 schon raus? Nee, der gehört zu den 5. Gut. The Magic 5. So. Ja. Dann gehe ich ganz stark davon aus, dass der FC Bayern entweder Havertz holt oder Brandt. Ich denke eher Brandt. Ich bin mir relativ. Ja, nee, das doch. Ist Quatsch. Relativ sicher möchte ich gar nicht sagen, weil das ist absolut Bullshit. Ich glaube, die werden sich Julian Brandt. Ja. Unter die Muschi ziehen, wie wir es hier sagen im Schwabenland. dann. Aber habt ihr das mitbekommen beim Brand, dass der eine Ausstiegsklausel hat für einen schmalen Taler? Ja, das haben wir mitbekommen. Wie viel denn? Das war 25 oder sowas. Ja, aber ja, aber der sieht auch so doof aus, der Typ. Nee, den möchte ich nicht. Der ist doch ein kleiner Junge. Ist das. Nein, der sieht doof aus. So, dann, doof aus. Dann beschleicht mich das Gefühl, dass der FC Bayern und Timo Werner irgendwie schon zueinander gefunden haben. Ja. Also das ist der nächste Transfer, den ich so persönlich als relativ wahrscheinlich ansehe. Kann ich auch unterschreiben. Ja. Moment, wir müssen jetzt natürlich auch, also für den RV-IV haben wir den Benjamin Pavard. Dann haben wir der Brand spielt auf links, ne? Naja, da rechts. Kann er im Zentrum, aber... Du kannst ja überall im Mittelfeld einsetzen. Links, rechts. Sicherlich. Ach, sicherlich. Und der Timo Werner kann auch links geben, die Mitte. Timo Werner wird so die Allzweckwaffe sein. Der wird Mittelstürmer mal spielen, der wird mal rechts außen, mal links außen, der macht alles. Weißt du, was der nämlich ist? Polyvalent. Ja. Das weiß ich. Eine sogenannte Hybridlösung. Das ist er. Der Hybrid aus Sachsen, wie wir so schön sagen. Der Hybrid-Sachse. Der Hybrid-Sachse, genau. So, also jetzt haben wir Pavard. Okay, Sendungstitel, der Hybrid. Der, oh, bislang ist da noch jemand. Ist da noch jemand. Ja, der Hybrid-Sachse. Aber Hybrid-Sachse finde ich schon auch ziemlich geil. Wir können ja dann, wenn er transferiert wird, ja, ich schreibe es mal mit auf. Sachse. So, also, Werner Brandt. Hybrid-Sachse finde ich gut. Werner Brandt. Werner Brandt, wenn ich das so vorlese, das klingt wie wenn jemand für Stalingrad hier gerade die Truppe zusammenstellt. Also, Werner Brandt, bitte. Oh, Werner Brandt! Komm so mal her! Sie sind jetzt mit dem Flieger! Werner! Warum sieht denn er? Ich komme aus Leipzig. Ich bin ein Hybrid-Sachse. Ich kann überall eingesetzt werden. Werner Brandt, Hybrid-Sachsen-Abteilung! Der Der stinkt gleich in Hannover. Der stinkt gleich. Ich schnell ein Chicken Nugget. Ich schnell ein Chicken Nugget. Ich hab, jetzt hört mal zu. Ich hab am Samstag, da gab's 20 Nuggets für 4 Euro. Mit Socken. Ja, hab ich auch geholt. Da bleibt er mir ein Lust weg. Was mit Socken? Ihr seid doch irre. Also ihr könnt doch nicht Socken bei McDonald's holen. Doch, ich hab Pommessocken. Pommessocken. Das gibt's ich schick sie mal in die Gruppe. Also, da wird mir ja ganz schlecht. Also, wir so, haben festgehalten, Werner Brandt, der Hybrid-Sachse, wird verpflichtet. Das ist mein Lieblingsbegriff der Welt. Das wird schön. Dann könnte ich mir vorstellen, aber das mache ich jetzt abhängig davon, ob Kovac bleibt. Ja, der bleibt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass einer der beiden Vichys aus Frankfurt kommt. Entweder ja, Revici oder Jovici. Einer von den beiden wird kommen. Oder Avici. Ach nee, geht nicht. Ah, aber ich denke eher Revici. Ja, Jovic sehe ich schon dann vielleicht doch irgendwo Baccia. In Spanien. Oder? Baccia, ne? Baccia ist doch schon Baccia, ja. Aber allerdings ich Jovic Werner auch. Und Rebic. Wo ist dein kannibalisieren Platz die sich? Für Lewandowski. Naja gut, also die müssen sich noch einen Stürmer holen. Oder zumindest jemanden, der theoretisch Stürmer spielen könnte. Das wäre ja ein Werner dann, oder? Ich persönlich würde, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich würde Werner verpflichten, wenn ich Bayern München wäre. Weil der ich halt würde auch ihn auch holen. Pocho hat mir im Vorfeld noch im Redaktionsgespräch gesagt, dass das kein großartiger Transfer ist. Kein Top-Transfer ist. Das ist ein Top-Transfer. Verstehe ich auch dazu. Doch. Es fühlt sich natürlich, also ich für mich persönlich wäre es ein Top-Transfer, sage ich dir so, wie es ist. Ja, weil ich finde, es ist schon einer der besten deutschen Spieler, die wir momentan haben. Aber klar, wenn du über so Typen wie Dybala redest, 80 Millionen für Hernandez, dann könnte so, was weiß ich, Werner für 35, 60. 40 Millionen. Nein! Na, von mir aus 60 Millionen. Das kann den einen oder anderen dann schon so ein bisschen verunsichern. Was? Nur Werner, 60 Millionen? Werner Brandt hört sich auch an wie so ein Altkanzler, ne? Ich finde, Werner Brandt klingt eher wie ein Schnaps, wie so ein Weinbrand. Wernhard Branko hieß der, oder wie? Nee, also, ja, aber da hast du recht. Aber unter 60 wirst du den nicht kriegen können. Obwohl der Vertrag läuft aus, ne? In der nächsten Saison. Sie müssen ihn jetzt verkaufen. Wenn, dann müssen sie ihn jetzt verkaufen. So, also jetzt, kriegst du den. Jetzt halt die Frage, wenn Werner kommt, kommt dann auch Rebic? Rebic kommt auch über links eher, ne? Und aber 9. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Rebic und Werner kommen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, dann tippe ich eher auf Werner. Ja, da tippe ich dann eher auf Werner, weil also die werden doch nicht Rebic nur deswegen holen, damit der Kovac dann nochmal mitmacht ein Jahr. Also das... Nein. Wollen wir das mal kurz zusammenrechnen? Was kostet Benjamin Pavard? 35, ne? 35 Millionen haben wir schon mal plus, ausgegeben. Dann sagen wir Brand 25. Warte mal, erstmal Brand 25. 25, ja. Und Timo Werner, ich sag dir, den kriegst du für 50 maximal. 50 Millionen Timo Werner, ja. So, dann bist du jetzt bei 105 oder 110 oder so. 110, richtig. Jo, so, richtig. Jetzt, wo waren wir jetzt? Ach so, ja, genau, jetzt muss ich natürlich schon einstreichen, weil wird mir halt gerade klar, ich glaube nicht, dass Rebic zum FC Bayern geht, wenn Werner kommt. So, das glaube ich auch nicht. Ja, dann glaube ich, dass sie noch irgendjemanden für die Defensive holen. Also, jetzt weiß ich nicht, ob die einen Außenverteidiger dann unbedingt verpflichten, dann wäre es vielleicht der Hernandez, aber da sage ich mir auch, warum dauert das denn so lange? Wenn man sich doch angeblich einig darüber ist beim FC Bayern, man möchte ihn verpflichten. Dann und wenn es angeblich so einfach ist, einfach nur diese Ausstiegsklausel zu zahlen. Genau. Ne? Wo ist da jetzt das Problem? Warum, an was hakt's? Die optimalen Transfers wären Benjamin Pavard und Lucas Hernandez, denn Pavard kann IV wie RV und Lucas Hernandez kann LV wie IV. Also das wäre schon großartig. Ja, ja, das sehe ich auch so. Also ich würde sehr neidisch nach München gucken, wenn man diese Lösung umsetzen kann. Nur bist du dann natürlich schon bei 190 Millionen. Wollen wir den Lucas Hernandez 80 drauf? 190 Millionen. Ja. Ja. So, jetzt haben wir, wo hat der FC Bayern noch ein Problem? Ja, dann kommt noch Hudson-Odoi. Ja, da kommt noch Hudson-Odoi. Was ist denn mit der Torwartposition? Wird da auch weiter nachgedacht? Nein, ich weiß. Also Ulle. Ja, das ist romantisch darüber, sich ein bisschen den Kopf zu zerbrechen, aber das ist diesen Sommer ist das kein Faktor. Okay. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil es gibt momentan für den FC Bayern München, glaube ich, einfach gar nicht den Torhüter, den sie verpflichten wollen würden, so direkt. Also vielleicht, was ich Gladbach, schon, der dann vielleicht. Ja, was ich mir gedacht habe, nee, der ist den zu klein. Gedacht hätte, dass vielleicht von Frankfurt der, wie heißt er denn nochmal? Trapp interessant werden könnte. Für Bayern irgendwann mal. Aber das ist halt, der ist in Paris ja auch ein Stück weit schon gescheitert, aber es ist ja, halt ein deutscher Torhüter. Ja, der ist aber auch nicht mehr ganz so jung. Weiß gar nicht, wie alt der ist. Weiß ich wirklich 20? Nicht. Ja gut, wann holst du einen Torhüter? Also du musst da jetzt dir langsam mal Gedanken machen, was passiert eigentlich mit Neuer, weil ich glaube nicht, dass der bis 38 im Tor steht. Nee. Kurze Frage, machen wir die 45 Millionen für Hudson und Neuer auch noch mit rein? Ja, machen wir auch noch mit rein. Ja, 235, ne? 235 Millionen. Ja, und dann geht ja auch noch Franz Ribéry. Franz Ribéry geht, Ayen Ribéry geht, Ayen Robben geht, meine ich. Dann wird noch ein Innenverteidiger gehen. Rafinha geht, ne? Rafinha geht, die drei hast du dann schon mal safe von der Payroll. Wenn der Rafinha jetzt schon meckert, also echt mal. Als Brasilianer, das muss man sich mal vorstellen, der kann ja froh sein, dass er hier sein darf. Boah, der ist Maul auf. Jetzt hat der Pocho wieder nicht den Sarkasmus verstanden. Na gut, Pocho. Dann wird welcher deutsche Torhüter, stopp, welchen deutschen Torhüter seht ihr so als legitimen Nachfolger zu Manu Neuer? Übel. Der steht? Wen? Übel. Oh, der hat mich noch nicht nachhaltig überzeugt. Das ist ein guter Mann, gar keine Frage, aber das dauert für mich noch ein bisschen, dass ich da ist der Stegen denn auch zu klein? Ja, der Stegen ist ein Torwart ewiges Alter. Barcelona kaufen. Wenn der doch. Aber, wie alt ist der Stegen? Der ist auch 30. Nein! 27? Ja, aber der wäre ja blöd, wenn er vom Barca weggehen würde, oder? Nee, das macht er nicht. Und dann nur als Nachfolger für den Typen, der eben die ganze WM versaut hat. Der eben noch spielt, weiter das versaut. Und dann spielt Ulle. Nee, und dann kommt Trapp nochmal wieder, ja. Ich weiß nicht, welcher deutsche Torhüter. Mein Nübel ist tatsächlich so der erste junge Torhüter, der so in den letzten Monaten auf sich aufmerksam gemacht hat. Das stimmt schon. Schwierig. Ah, der Schubert, den finde ich ja interessant. Habe ich ja beim VfB Stuttgart vorgeschlagen. 26 ist Marc-André Ter Stegen. Von Dynamo Dresden. Dynamo. Ich hab doch die Torwartfrage gestellt. Ja, die hast du. So, die T-Frage, sagt man auch im Fachkreis. Und da gab es ja zum ersten Mal richtig auf die Fresse. Oh. Von der Crowd. Da wurde ich ja richtig angefeindet. Kevin Trapp ist 28. Das ist mir zu alt. Also mir persönlich, jetzt so in Beziehungen meine ich damit. Mhm. Meine Frauen sind meistens jünger. So ein geiler Schmierlappen. Ja, alte Männer reden über junge Frauen. Herzlich willkommen bei Dieter. Gestern bin ich mit dem Truck an der Lidl vorbeigefahren. Und es ist ja gerade so warm, da hat wieder so eine 16-Jährige so geile Brüste gehabt, dass ich noch mal eine Runde gefahren bin. Oh, war das geil. Sehe ich ein paar kleine Titten, finde ich richtig geil. Sehe ich ein paar große Titten, finde ich auch richtig geil. So, also jetzt kommen wir zu Markus Schubert. 20 Jahre alt, von Dynamo Dresden, gilt als großes Torwarttalent und der Vertrag läuft aus. Ja. Habe ich vorgeschlagen für den VfB. Der könnte ihn dann groß machen und er könnte dann weiter beim FC Bayern sein Glück versuchen. Der Zieler, der kotzt mich aber auch an mit seiner Jammerlappen-Scheißfresse. So. Der Zieler sieht echt ein bisschen Jammerlappen-mäßig. Jammerlappen-Scheißfresse. Meine Güte, glotzt der einen immer winselnd an. Guck doch mal, wie ein Mann, du Nutter, du. Also habe ich ihm auch mal gesagt, meinte er, was? Guck doch selber mal, wie ein Mann. Habe ich gesagt, gut, pari. Ja. Ja, dann weiß ich auch nicht. Kommt weiter. Der auch zu Bayern, pari? Oder? Folgendes Problem im VfB, muss ich kurz ansprechen. Der VfB Stuttgart hat die meisten Gegentore, ist ein Fakt. Ja? Kann man da, frage ich dich jetzt, Chris, als Fachmann, ja, weil Hannover ja auch viele Gegentore hat. Natürlich, ja. Kann man da, hello, krieg ich ein Küsschen? Hallo! So, kann man da schon mal auch über den Torwart diskutieren, wenn eine Mannschaft die meisten Gegentore, 51, in 23 Spielen oder so bekommt? Kann man da über den Torwart diskutieren? Natürlich kann man da über den Torwart reden. Moment, du musst gar nicht weiter ausführen. Ich habe noch ein paar andere Parameter. Wenn dieser Torhüter im Liga-Ranking bei abgewehrte Schüsse auf Platz 18 liegt, wäre das für dich ein Grund, mal über den Torwart zu diskutieren? Absolut, denn viele Moment. Wenn der Torwart bei veralteten Großchancen im Liga-Ranking, großen veralteten Torchancen, wenn er da auf Platz 18 liegt, kann man da mal über den Torwart diskutieren? Durchaus ist da Wenn dieser Torhüter bei Spielen zu Null auf Platz 15 liegt, ist das für dich ein Grund, über den Torwart zu diskutieren? Nein. Okay. Dann habe ich noch einen Joker. Wenn dieser Torhüter von 18 Bundesligisten bei Strafraumbeherrschung auf Platz 19 liegt. Könnte man vielleicht an dieser Stelle mal so ein bisschen darüber nachdenken, dass man vielleicht auch zumindest im entferntesten vielleicht nicht den besten Torhüter im Tor hat. Ich denke mal, anhand dieser ganzen Statistiken, die du gerade aufgezählt hast, darf sich ein Ron-Robert Zieler in diesen Tagen einer Kritik nicht wundern. Und ich glaube, Ron-Robert Zieler war nie der große Torhüter. Ron-Robert Zieler hatte in seiner 96er-Zeit tolle Momente, ganz, ganz großartig wirklich, ist ja dann rübergewechselt nach ein Leicester. Nach ein Leicester hat er gemacht, ja. Nach ein Leicester, dann ging es ja schon los. Da nur Zweiter und dann holt man natürlich. Die haben auch alle gelästert tollen, über den. Einen potenziell tollen Torwart nach dem Stuttgart. Warte mal, ich schreib den kurz an Fums. Das kannst du natürlich machen, diesen Transfer. Aber es scheint so, dass sich Ron-Robert Zieler nicht wirklich weiterentwickelt hat seit seiner Auslandsliaison. Break, wie wir DJs sagen. Es ist aber schon so, dass er 17, 18 eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Also das möchte ich hier auch nicht unter den Tisch kehren. Mhm. Da hat er wirklich abgeliefert, war bei den, also so im allgemeinen Ranking überall unter den Top 3, kann man sagen. Also da war er wirklich richtig, richtig gut dabei. Nur ist er natürlich genauso scheiße wie alle anderen aktuell beim VfB. Was mich nur überrascht hat, als ich diese Diskussion in den Raum gestellt habe, ja, gibt es ein Problem auf dieser Position. Und damit habe ich ja noch nicht mal nur Ron-Robert Zieler gemeint, sondern meine Idee war ja grundsätzlich, dass Ron-Robert Zieler kein schlechter Torhüter ist, aber er hat halt null Konkurrenz. Und du kannst mir sagen, was du willst. Du kannst mir sagen, was du willst. Du kannst ein noch so toller Profi sein. Wenn du einfach null Konkurrenz hast und dir keine Sorgen machen musst, dass du unter Umständen nach schlechten Leistungen vielleicht mal auf der Bank sitzt, da performst du nicht, wie du eigentlich solltest. Das kennt doch jeder, wenn er auf dem Laufband steht im Fitnessstudio. Ja, wenn nur du alleine auf dem Laufband stehst, wirst du nicht so sehr an die Grenzen gehen, wie wenn du zum Beispiel mit vier Kumpels und einer geilen Alten auf dem Laufband stehst. Naja, wenn du auf dem Laufband stehst, kommst du sowieso selten an deine Grenzen. Das weißt du doch gar nicht. Ja, ich will jetzt aber mal was ganz Kluges sagen. Es heißt ja auch immer, der Torwart ist dann immer die ärmste Sau, ne? Wenn die Vorderleute irgendwie scheiße sind oder nicht in Form sind oder nur dummes Zeug bauen, dann ist der Torwart immer die ärmste Sau. So, jetzt sage ich euch mal was. Meine Erfahrung als Verteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler in meiner aktiven Zeit. Aber auch als Mensch. Da war es doch immer so, dass ein guter Torwart, die auch so eine gewisse, ach naja, du kannst dir ruhig mal was trauen und es kann auch meinetwegen schief gehen. Du gibst eigentlich immer alles, aber wenn mal was schief geht, dann hast du immer noch einen starken Rückhalt. Und ich finde diese positive Energie, den Manuel Neuer immer ausstrahlt, immer. Die strahlt er überhaupt nicht aus. Der ist vielleicht von den Skills auf der Linie, ist der ganz stark. Ähnlich wie ein Jan Sommer. Ich finde, der strahlt, wobei das jetzt natürlich zwei verschiedene Sphären sind, tabellarisch. Aber ein Jan Sommer strahlt auf mich jetzt auch nicht so den Killerinstinkt aus, wenn du eins gegen eins auf ihn drauf rennst. Aber ein Ron-Robert Zieler hat keine Präsenz, keine Ausstrahlung und glaube, macht die Verteidigung auch nicht stärker von seinem Dasein. Wisst ihr, was ich meine? Absolut. Und vor allem, wenn du natürlich dann ab und zu mal so einen Lapsus drin hast, den Zieler ja auch schon in Hannover ab und zu mal drin gehabt hat. Ja, genau. Dann ist ja genau das, was du sagst. Dann wirst du als Abwehr auch in manchen Situationen vielleicht nicht zum Torwart zurückspielen oder so. Genau, also, richtig, ja. Es sind so Kleinigkeiten, die dann darüber bestimmen, ob ein Abwehrspieler vielleicht eher einen Risikopass zu einem Mitspieler versucht oder auch nochmal den Torwart mit einbindet. Und was auch noch bei Zieler wirklich eine eklatante Schwäche ist, die hat er aber schon immer, ist das Aufbauspiel. Ja, dann gucke ich mir, das ist noch so ein Fakt gewesen, deswegen bin ich überhaupt erst auf Zieler gekommen. Ich gucke mir so die Daten an vom Spiel und sehe Zielers Quote bei Abschlägen und Pässen irgendwie 26%. Mein erster Impuls war so, ja okay, ist ein Torwart, der schlägt einen Ball ab, ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, dass der dann beim Gegner landet. Ja, also das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal, wie andere Torhüter so abschlagen. Ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gesucht. Ich habe nicht annähernd so einen schlechten Wert gefunden. Und dann habe ich den Runner Tobi, der den Hannover-Lieb-Podcast macht, angeschrieben und habe ihn gefragt, wie denn so seine Erfahrungen waren mit Ron-Robert Zieler und Spielaufbau, als er bei Hannover war. Und ich würde fast sagen, das war eine Brandrede, die mich da dann erreicht hat. Also der hat wirklich genau das bestätigt, was mein Gefühl war. Und ich finde, dass du hier dann schon auch mal den Torwart mit in die Diskussion einpflegen darfst. Aber diese Rückmeldung, die ich dann von vielen bekommen habe, also das war, das ging schon fast über Empörung hinaus. Also mir sind Leute entfolgt aufgrund dessen. Mir haben Leute bitterböse Mails geschickt und auch Kommentare geschrieben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und wenn du auf der anderen Seite so eine Personalie wie Gentner siehst, wenn der einen Fehlpass spielt, ist es das größte Dreckschwein, was auf dem Platz rumläuft. Wichser soll sich verpissen, die Drecksau, der seit 15 Jahren für den VfB sich den Arsch aufreißt, egal in welcher Liga, egal wann. Aber hopp, du dumme Sau, du spielst einen Pass nicht richtig, du Wichser, du Hurensohn, du läufst nur 12 Kilometer. Also das ist völlig absurd eigentlich, diese Herangehensweise. Ist es wirklich so, dass da, also das habe ich jetzt nicht mitbekommen, sonst bekomme ich sowas ja mit. Ist jemand Hurensohn, so Christian Gentner sagt? Nein, das nicht. Das bekomme ich wöchentlich. Das bekommst du mit. Aber dass die Leute deswegen dann entfolgt sind, weil es wundert mich, weil du hast in den letzten Ausgaben ja eigentlich immer wirklich Sachen, wenn du sie benannt hast, wenn du sie beim Namen genannt hast, die auch mit Statistiken und so weiter belegt, wie du es hier gerade eben auch schon getan hast. Ich habe natürlich in der Ausgabe alles statistisch belegt. Du weißt, dass ich das ja immer so mache. Ja, genau. Warum reagieren dann Leute so? Sie sehen diese, erstens mal sind sie zu blöd. Ja, und die sind es persönlich. Moment, die sind zu blöd zu abstrahieren, dass Torwartproblem nicht Zielerproblem bedeutet. Ja, genau. So, da fängt es schon mal an. Ja, wenn jemand schreibt, haben wir ein Torwartproblem, dann gibt es drei Menschen, die diese Position beim VfB aktuell innehaben. So, und ein Torwartproblem ist für mich auch, wenn du nur einen Torwart hast, der Bundesliga-Qualität hat. Von den anderen beiden hat keiner in diesem Jahr tausendmal eine Bundesliga-Minute absolviert. Außer von mir aus hier der Gral, der durfte mal in irgendeinem Spiel vor 5 Jahren auf Schalke noch mal 10 Minuten spielen oder so. Also, das sind halt. Wie heißt der? Jens Gral, den haben wir von Hoffenheim zurückgeholt. Also kann man sagen, dass das für die Zukunft nicht euer heiliger Gral ist? Ist er auch nicht. Der ist mehr für die Mannschaft wichtig, weil er irgendwie so eine gewisse Mentalität damit in die Kabine bringt. Keine Ahnung, was der macht. Der bringt wahrscheinlich immer Kekse mit oder so. Also. Ja, du brauchst ja solche Typen, aber das nenne ich, oder andere, in anderen Vereinen sind das Teammanager oder Teambetreuer, bei uns ist es halt der zweite Torhüter. So, und ich finde, dass man da schon mal drüber nachdenken kann oder darüber nachdenken muss, dass du auf dieser Position ein Problem hast. Der Zieler hat jetzt 3 gelbe Karten, ja, also da fängt es ja schon an. Wenn der die 5. Ja, okay. Gelbe sieht, okay, was ist dann? Dann steht dann da auf einmal ein Torwartproblem. Ja. Da steht ein Hobby-Torhüter plötzlich im Tor. Der so einen Kekse mitbringt, ja. Ja, und dann bin ich wieder bei dem Punkt, mag sein, dass Ron-Robert Zieler ein guter Torhüter ist, aber auch er braucht eine gewisse Konkurrenz auf seiner Position. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist meine Meinung. Und das wollte ich mit dieser Torwartfrage zum Ausdruck bringen. Aber die Leute, die den Podcast gehört haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich habe von keinem danach irgendwie sowas gehört, wie ich habe mir gerade die Folge angehört, ich sehe das komplett anders. Das habe ich nicht einmal gehört. Sondern ich habe immer nur Instant-Reaktionen auf meine bewusst provokante Frage, ob wir ein Torwartproblem haben, mitbekommen. Und habe natürlich dann immer gleich dazu geschrieben, vielleicht mal kurz in den Podcast reinhören, kurz zuhören, wie wir das Ganze angegangen sind. Nämlich, dass wir eigentlich eine starke Nummer 2 fordern und nicht die Ablösung von Ron-Robert Zieler, sondern einfach eine Konkurrenz auf der Position. Und dann eigentlich schon ganz zufrieden wären mit der aktuellen Situation. Also die Kritik geht weniger an Ron-Robert Zieler, der kriegt auch sein Fett weg, keine Frage, sondern die geht mehr in Richtung Kaderplanung, dass du einfach auf der Torwartposition nicht adäquat den ersten Torwart ersetzen kannst. Du brauchst in der Bundesliga, zwei Torhüter, die gleichwertig Bundesliga-Reife haben. Meiner Meinung nach. Ja, zumindest muss das ein Torhüter sein, der schon mal Bundesliga-Erfahrung hatte, meine ich. Genau. Also, oder von mir aus Erstliga-Erfahrung. Du hast das ja in Gladbach, hast du das wirklich gut gelöst mit dem Sippel als zweiten Torwart, finde ich. Ja, die weitesten Abschläge der Liga. Ich möchte da ein bisschen widersprechen, Pocho. Ich glaube, dass du nicht zwei gleichwertige Torhüter musst. Doch. Ich habe gesagt, dass sie beide Bundesliga-Niveau haben müssen. Nein, vorher hast du gesagt, zwei gleichwertige. Dann habe ich danach aber Bundesliga-Niveau gesagt. Ja, ergänzend, nicht revidierend, ergänzend. Okay. Ja gut, wir brechen die Scheiße. Bei welcher Top-Mannschaft hast du zwei absolute Top-Torhüter? Du hast bei Chelsea den Kepa, der durchdreht. Aber da kommen wir gleich noch drauf, ne? Ja, da kommen wir gerne noch drauf. Aber ich glaube, das ist auch das große Problem beim Ron-Robert-Dieter. Dass der eben kein Feuer, keinen natürlichen Feind hat, so wie es scheint. Ich kenne mich dann zu wenig aus, aber so. Ich kenne die gar nicht von Stuttgart, wer da zweiter. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es der heilige Gral nicht ist. Jens Gral ist die Nummer 2 und Alexander Meyer. Genau, der ist kein natürlicher Feind, wie du sagst. Nein, absolut kein Torhüter, der ist. Ist es vielleicht also, das, was er aber braucht? Das habe ich doch gerade eben erzählt. Ja, das hat Ricky auch im Podcast dargestellt, ja. In welchem? Im STR. Der Nummer 1 Fußball-Podcast unter den Vereinspodcasts. Hört mal rein. Nee, muss ich mal hören. Nee, musst du nicht hören. Ich kann es dir ja nochmal erzählen, alles. Ja, nee, also das fand ich schon interessant, was es da dann für Reaktionen drauf gibt. Aber krass. Insgesamt sieht es momentan gut aus. Wie alt ist denn der Gral? Oh, 28 über 30 auf jeden Fall. Nee, ja, doch schon. Der ist auf jeden Fall über 30. Also, ah, okay. Hm. Ah, jetzt muss ich googeln, aber ich vermute mal, bevor ich, das will ich jetzt selber wissen, ich vermute mal so 32. Nee, er ist genau 30. Mir reicht es ja schon, dass du das Alter so einkategorisieren kannst, dass er nicht als Nachfolger installiert ist. Nein, nein, nein, absolut nicht. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was sie mit dem Alexander Meyer wollten, den sie von Cottbus geholt haben. Das war ja damals so. Wir hatten ja den Langerack und den Zieler. Und der Langerack hat dann gesagt, nee, also das mache ich nicht. Ich spiele nicht schon wieder als Nummer 2. Ich gehe nach Levante. So. Und in Levante war er dann die Nummer 3. Und dann hat er gesagt, nee, also in Levante bin ich nicht die Nummer 3. Da gehe ich nach Japan. Da ist er nach Japan gegangen und ich glaube, da ist er jetzt auch die Nummer 2. Also irgendwie läuft es nicht so richtig gut. Ja, da läuft es nicht so richtig gut für ihn. Das wäre für mich die Ideallösung gewesen. Langerack und Zieler zusammen. Und der Langerack ist halt der Backup für Zieler. Oder wenn er halt besser ist, ist es halt andersrum, wie auch immer. Aber es war relativ klar, dass Zieler das Rennen machen wird, weil ich glaube, Stuttgart hat 7,5 Millionen oder so für den bezahlt. Ach, muss ich mal kurz nachgucken. Was haben die denn für den bezahlt damals? Marktwert aktuell sind 530.000 Euro, aber nur bei Comunio. Ich weiß nicht, ob Comunio ist. Comunio, guckt da zum Beispiel in Hoeneß. Man kann. Nee, das geht dann wieder unter die Kategorie E-Sport. Da tust du dann wieder so einen Spieler, tust du in den Karton. Oh ja, das war schön. Ich tust du in den Karton ein. Und dann kommt der kongeniale Hurensohn. Uli, das ist alles elektronisch, ne? 4 Millionen hat der VfB für Zieler bezahlt. Das ist ein guter Deal, finde ich, für einen ordentlichen Torhüter. Nochmal, ich sage nicht, dass Ron-Robert Zieler ein schlechter Torwart ist. Aber es fehlt halt einfach die Konkurrenz auf dieser Position. Zumindest ansatzweise sollte da jemand sein, der vielleicht perspektivisch in 3-4 Jahren die Nummer 1 werden könnte beim VfB. Also das Schlimmste wäre, Zieler verletzt sich mal und fällt 3-4 Monate aus oder so, was ja nicht Zieler so unwahrscheinlich ist. Zieler, euer Zieler ist unser Lewandowski. Ja, nur, dass ich mir vorstellen könnte, dass, also ihr stellt ja dann nicht Ulle in Sturm, wobei es wäre auch interessant. Beim VfB würde ich noch nicht mal überrascht sein, wenn dann ein Feldspieler plötzlich Torwart werden müsste. Das wäre schön mit seiner Tochter auf dem Rücken, also auf den Schultern, damit er noch ein bisschen größer ist. Der ist ja nicht groß, der Ugo. Übrigens, der Thomas Doll ist ja auch wahnsinnig klein, habe ich gesehen. Ja? Als der mit Esther Sedlajek zusammen... Die ist aber auch... Ja, aber die ist ja auch 2 Meter groß. Mhm. Ist die so groß? Ja, ja, die ist also, ich weiß nicht, wie groß, aber die ist über 1,90. Ah, die hat bestimmt wunderschöne Brüste. Meinst 1,76. Mhm. Thomas Doll ist 1,76. Ja, was hast du dagegen? Nichts. Gut. Aber man kann sich doch auch ein bisschen, also... Und was? 73 Kilo, das stimmt in 100 Jahren nicht. Der hat eine kleine Wampe. Das ist mir aufgefallen. Thomas Doll. Guter Schweiß, dass ich so groß bin wie Thomas Doll. Das ist doch nett. Boah. Also, ich muss das nochmal zurücknehmen. Esther. Lass mir auf den Arsch ab. Da lass mir den Arsch ab. Esther ist 1,83. Kannst du dir das vorstellen, wenn du das erste Mal betrunken anrufst bei dir? Oder wenn am besten ist, wenn bei Sedlajacks jemand anruft und diese betrunken. Sedlajack. Was ist los? Bodycheck oder was? Die ist 1,83. Die ist hot. Und ihr Vater, aber also Eltern, Sven Martinek. Wusstet ihr das? Ihr Vater ist Schauspieler. Ist der Clown? Ja, ist ihr Vater. Nein. Ja. Das ist seine Mutter, der Clown. Der Clown ist die Mutter von Esther Sedlajek. Ja, siehst du mal wieder. Nur mit Vitamin B kommst du da irgendwo rein. Ja, ja, ja. Das gibt's gar nicht. Ähnlich wie die Tochter. Alle untereinander machen die da miteinander rum. Ey. Der Clown ist der Spaßmacher von der Sedlajek. Das ist ja Wahnsinn. Dass wir das aufgedeckt haben hier bei Dieter Investigativ. Herzlich willkommen. Dickdetektors. Ach nee, das war meine neue Rubrik. Nein. Ich klicke gerade durch die aktuellen News von Esther Sedlajek. Ich mal stellen. Ja. Gestorben? Überraschende, aus der Mopo habe ich es. Aus der Mopo, überraschende News. Doppelpunkt. Sky-Moderatorin verrät. Ich bin verlobt und schwanger. Und schwanger. Mit wem ist sie verlobt? Ja, das gucke ich auch gleich. Das interessiert mich jetzt aber wirklich. Toni Butowski. Sag mal, Uli Potowski, das ist ein so guter Mann. Ich mag den wirklich. Also ich mag den auch. Ich würde mit Uli Potowski wirklich gerne mal ein Bier trinken gehen. Ich glaube, das ist der netteste Mensch der Welt. Der hat früher schon Anpfiff gemacht. Ach, mir reicht's, wenn ich den ab und zu mal bei der zweiten Liga-Konferenz höre. Kennst du das noch, Chris, oder warst du noch zu klein, zu jung? Anpfiff auf RTL? Ja, so ein Niveau lasse ich mich nicht rein. Nein, das ist ja nun wirklich schon 20. Schick mal bitte das Tittenbild von Zettlercheck an. Ja. Ah, da guck ich aber so, bin ich schon im Chat, habe ich schon aufgerufen. Du, wer es hinlegt? Und abgespeichert. Hast du abgespeichert schon? Oh, das ist das schön. Nee, es lädt noch. Ja, bei mir lädt es auch noch. Oh, zeig mal. Das sage ich doch. So, jetzt will ich mal von, also da habe ich doch einfach ein Händchen für. Mhm. Für schöne Brüste. Da gucke ich jetzt lange drauf. Also echt. Das lasse ich auch so offen. Letzte Woche habe ich ja den Hinweis bekommen von Focho. Wie heißt der nochmal? Young Devotion. Young Devotion. Da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie oft ich diesen Suchbegriff diese Woche irgendwo eingegeben habe. Nee, jetzt mal wirklich. Was ist denn Young Devotion? Gut, dass es keiner zuhört, aber hast du reingeguckt, Ricky? Ich habe alle Videos von Young Devotion durch. Was ist denn das? Hammer. Bei X-Hamster gib mal ein. Jetzt sind wir da wieder. Ja. Da musste durch. Ja, das kriege ich hin. Das ist eine deutsche Amateurdarstellerin. Aber Pocho, ich möchte dazu sagen, mir wäre es jetzt egal, wo sie herkommt. Also, ja, okay. Aber sie ist deutsche. Sie ist eine Elf von Brands 10. Frau. Das ist eine 11 von 10, die Frau wirklich. Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist eher eine 7 von 10 und deswegen ist es für mich so, also das ist eine Frau, wo ich persönlich mir auch Chancen erhoffen würde. Die finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, da kannst du schon mal merken, wirst du die nächsten paar Tage ordentlich Spaß haben. Ich habe alle Videos durch. Ich habe keine 11 von 10. Hast du wirklich durch? Ich habe alles durch, was sagen wir so im Bereich 6 bis 10 Minuten ist. Okay, das reicht ja. Absolut. Sag mal so, Bodylotion ist alle. Hör auf, Ricky, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du auf dem TS bleibst, wenn wir off-air sind, das kann ich auch mal zum eifersüchtig machen, der Zuhörer machen, kriegst du jede Woche von mir dann einen Tipp. Jede Woche einen Namen. Wieso denn nur off-air? Ja, ich droppe den Namen doch nicht on-air. Wieso, was soll denn da passieren? Meinst du, das ist jemand aus dem Internet entfernt oder was soll da passieren? Nein. Ist ja wie früher mit so einer geilen Platte. Ich sag doch nicht, was ich für eine Lieblingsmusik habe. Das ist Modern Talking. Ja. Aber Young Devotion ist schon mal wirklich auf jeden Fall. Also jetzt mal unter uns rein. Ich hatte noch nie das Problem, dass ich mal vor X-Hamster saß und dachte, ah, scheiße, heute finde ich gar nichts. Hätte der Pocho mir nur einen Tipp gegeben. Ja, okay. Ich finde nichts. Ja. Kannst du gucken, wo du willst. Findest nichts. Wenn ich nur den Tipp bekommen hätte vom Pocho, da sitze ich nun hier mit mir und weiß nichts anzufangen. T-Shirt noch oben an, falls jemand kommt. Unten die Buchse hängt noch zwischen der Schenkel. Aber jetzt sitze ich hier und weiß nicht weiter. Ja, stimmt. Okay. Die eine Hand ist schon voll mit Creme. Aber es ist doch nett, auf jeden Fall auf sowas hingewiesen zu werden. Ja, ich kannte sie ja von ihrem großartigen Schwimmbadauftritt. Ich wusste nur nicht, dass das ihr Künstlername ist, Young Devotion. Ja, habe ich dann gleich mit dem Dieter-Account auf Twitter mal Follow gedrückt. Ja? Ja, aber da kommt nichts. Das war, also mein eigentlicher feuchter Traum war ja, dass wir sie zur 50. Dieter-Folge einladen. Mhm. Aber wo kommt sie denn hin? Kommt nichts. Was? Wo kommt sie denn hin? Sowohl nach Stuttgart als auch nach Hannover als auch ich nach TV? Ich dachte eigentlich, dass wir das übers Internet machen. Also mit nackt Skype sozusagen. Oder so. Nackt und bewaffnet. Ich brauche die doch nicht nackt, habe ich ja schon alles gesehen. Ich würde jetzt einfach mal gerne mit ihr reden. Ja, natürlich. Deswegen finde ich sie auch so geil, weil ich mal mit ihr reden will. Ja, ich habe halt ein paar Fragen vielleicht. Ich auch. Ja. Wo, wann und bitte nein, jetzt. Also wenn ich jetzt mit Young Devotion sprechen könnte, dann würde ich mal gerne wissen, was ihr erstes anzügliches Video war. Ob es schon mal passiert ist, dass jemand sie so aus dem Familienkreis nachträgt, so, hey, ich war da mal auf, also, machst du so Videos, Mandy? Das würde mich sehr interessieren, ob ihre Eltern Bescheid wissen und ob sie Angst hat, dass ihr Vater zufällig da mal aus Versehen drauf surft. Weil das wäre jetzt als Frau meine größte Befürchtung, dass dann irgendwann mein Vater mich da auf X-Hamster findet oder so. Ja, und dann würde ich gerne wissen, was sie so noch mit ihrem Leben vorhat. Kennt ihr Lucy Cat? Ja, klar. Ach, kennst du? Ja, sicher. Ricky, kennst du die? Die finde ich zum Beispiel geiler als die jetzt von Pocho. Lucy Cat geil findest, das ist mir klar. Warum? Nur so. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist ein deutsches Bumsgirl, lese ich. Nee, das ist liegt so. Eher daran, auf was sie so abfährt. Ist das eine Blonde? Ja. Und auf was fährt die ab? Sag mal, Pocho, worauf fährt die denn ab? Die ist sehr anal fixiert, würde ich mal sagen. Ach, ist das so dein Ding, so. Immer ein Arsch, oder was? Was meinst? Ja. Hab ich nichts gegen, nee. Naja gut, jeder hat so seine Vorlieben. Das ist jetzt keine Präferierung von mir, aber da hat man nichts gegen. Ja, klar, jeder wie er will. Bei Esther, setz ich könnt ihr nie heiraten. Oder stell dir vor, du bist der Priester, der sie verheiraten muss. Das ist ja die absolute. Und vor allen Dingen hätte ich dann immer Schiss davor, wenn die Leute fragen, wenn du deinen Namen irgendwo angeben musst. Ja, Entschuldigung, können Sie das mal buchstabieren? Nein. Und dann kriegst du aber Schweißausbrüche. Ich kann's nicht. So wie man spricht. Settlercheck. Was ist denn das für ein Name? Die kommt aus Ost-Berlin. Das ist eine Schwester. Eine Schwester. Nö. 85 geboren, die ist noch. Im Herzen ist die Ossi. Gelernte Westlerin, hier steht's auch bei Wikipedia. Super Flu. Super Illu, nicht Flu. Was? Moment. Das muss super Illu? Nach einem Praktikum. Ah, das lesen wir uns hier mal. Esther Settlercheck's Leben durch. Wie heißt mein Nachname? Settlercheck ist die älteste Tochter des Schauspielers Sven Martin. Das gibt's ja nicht. Und hat 6 Halbgeschwister. Sie wuchs bei ihrer Mutter in Berlin auf und lernte ihren Vater erst mit 16 kennen. Da wissen wir ja, wie das passiert ist. Yeah. Hat der Martinek die Mutter von Esther Settlercheck einfach mal auf so eine Berlin-Premiere gebumst? Das ist ein Skandal. 2005 legte sie ihr Abitur an der Anna-Freud-Oberschule ab und verbrachte danach ein Jahr in Sri Lanka. Ja, warum, frage ich da? Wo sie Kinder Englischunterricht gab. Achso, das ist direkt die Antwort auf meine Frage. Nach einem Praktikum bei der Zeitschrift Super Illu studierte sie... Warum fangen die alle bei so Porno-Zeitungen an? Der Schröck hat auch. Der Schröck hat auch, ne? Ja, der hat bei der Coupé gelernt. Coupé gearbeitet. Coupé! Nach einem Praktikum bei der Zeitschrift Super Illu studierte sie von 2007 bis 2009 Modejournalismus und Medienkommunikation an der AMD Akademie Mode und Design in Berlin und absolvierte unter anderem ein Praktikum bei RTL. Ab 2009 studierte sie Politik und Verwaltungswissenschaften. Das ist auch eine Kombination, finde ich. An der Fernuniversität in Hagen. Also sprich, sie saß vor dem Computer, nicht so richtig, sondern irgendjemand hat für sie die ganzen Sachen da gemacht am Computer. Und ließ sich zudem im gleichen Jahr was vom Berliner ZIV-Institut zur Moderatorin ausbilden. Das ist doch ein Schweinkram. Das ist mit Sicherheit. Hier, kommst du mal zum ZIV-Institut. Hör mal eine Couch. Siehst du mal was Knappes an. Zieh mal was Knappes an, Mädchen. Mein Gott, ist die groß. Esther. Wie ist denn nach einer Settlercheck? Geil. Leg dich mal hier hin und dann sagst du mal mit einer ganz ruhigen Stimme. Hallo. Nee, da sagst du mit einer ganz ruhigen, ist da noch jemand? So, danach arbeitete Settlercheck zunächst 2010 als Reporterin und Nachrichtensprecherin für einige regionale Sender in Berlin und Brandenburg, bevor sie sich Ende des Jahres im Rahmen eines Castings gegen 2700 andere Bewerber durchsetzte. War das die Nummer, wo Sky unbedingt eine Moderatorin wollte? Und beim Pay-TV-Sender Sky Sportmoderatorin wurde. Ab 2011, kommt das, was wir alles wussten. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Neben ihrem wirklich sehr attraktiven Äußeren finde ich sie auch gar nicht so schlimm. Ey, wisst ihr, mit wem die zusammen ist? Mit Kevin Trapp? Das gibt's doch überhaupt nicht. Nein. Ja, die ist mit Kevin Trapp zusammen. Das glaube ich nicht. Das ist doch Wahnsinn, was wir hier schon noch, also das ist ja unfassbar. Und also... Jetzt fahre ich auf. Nein, das glaube ich nicht. Sie ist mit Kevin Trapp zusammen. Ja, doch. Sie ist mit Kevin Trapp zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Warum? Eiskalt. Kevin Trapp Zettlercheck. Möchte ich mein... Trapp Zettlercheck hinten draufstehen. Das wäre schön. Das ist ja... Für alle Stadionsprecher wäre das super schön. Das ist ja das Who is Who der Prominenz Deutschlands. In der sich diese Familie bewegt. Der Clown, Kevin Trapp, Esther Zettlercheck. Es hat gefunkt zwischen Moderatorin. Kevin Trapp. Moment mal. Es hat gefunkt zwischen Moderatorin und Esther Settlercheck. Also, es steht ja wirklich. Es hat gefunkt zwischen Moderatorin und Esther Settlercheck und Torwart Kevin Trapp. Wer ist das denn ist eine Dreiecksbeziehung. Mit Miley Cyrus. Da geht's aber rund, du. Gegenüber der Bild-Zeitung gestätigten sie jetzt, sag mal, das gibt's doch nicht, ich schicke euch jetzt hier einen Screenshot, das ist von bunte.de, sag mal, wer hat denn da, da hat doch also irgendwie... Also da kann ich wirklich nicht verstehen, das da ist hat sich der Federteufel eingeschlichen. So. Federteufel. Also wenn ich das mal ganz kurz... Das Lektoriat hat aber mal da ein paar Letdowns gehabt. So, ja, war jetzt Praktikant. Vielleicht, also im besten Fall habe ich irgendwie so einen Augeninfarkt oder so und habe mich jetzt komplett verlesen. Aber lest doch ihr jetzt mal bitte diesen ersten fettgedruckten Absatz. Ich lese mal, ja? Aber ich muss ihn erstmal so öffnen. Öffne es mal. Jeder einen Satz? Ja, nee, es hat gefunkt zwischen Moderatorin und Esther Sedlacek und Kevin Trapp. Das ist ja wirklich, also das ist ja, da ist ja der Mystery Opponent mit drin. Gegenüber der Bild-Zeitung bestätigten sie jetzt. Bestätigten sie jetzt. Ja, Komma, sind zusammen. Das reicht schon. Also vielleicht geht's auch noch lustig weiter, aber ich finde, das ist schon gut. Also das ist ja der Wahnsinn. Besonders ist sie 4 Jahre älter als Trapp, ne? Nein! Aber der Trapp ist doch älter als 23. Ich habe gerade geguckt, dass der Kevin Trapp 28 ist. Das ist wahrscheinlich, die Menschen werden älter, weil guck mal da oben. Das ist von 2013, ja. Vom 12. Oktober 13. Ja, die Menschen werden älter. Selbst die Prominenz Deutschlands wird älter. Na gut, nach 5 Jahren doch noch mal ein Kind kriegen, das ist schon okay. Also Hut ab vor dem Lektator bei der Bunte. Also, das gibt's ja überhaupt nicht. Das war bestimmt der Bratzo Salihamidžić, der da. Ich meine jetzt ohne Scheiß, wenn du so einen Artikel schreibst, ja, egal wer du bist, egal wie lange du da bist, aber dass du nicht mal es hinbekommst, die ersten beiden Sätze, die fettgedruckten, die dann auch überall auf Twitter und so übernommen werden, fehlerfrei dahin zu knallen, das ist ja absurd. Also das gibt's doch gar nicht. Als wir noch bei Game Feature damals so Tests gemacht haben mit Artikeln, mit kleinen, da haben wir immer, das war mir auch lieber eben, ne, dass da nochmal einer wenigstens drüber guckt. Da wird ja vielleicht schon mal einer drüber geguckt haben. Also, oder sind wir die Ersten, die diesen Artikel hier finden gerade? Das kann natürlich sein. Das gibt's ja, das ist ja völlig absurd, du. Aber ist eigentlich, dass er noch online ist. Ja, das ist gut, dass wir das sehen durften noch. Mhm. Schön. Ja, da sind wir ja wieder ganz woanders, wo wir eigentlich hin wollten. Okay. Ja, dann kommen wir mal jetzt noch kurz zum Thema Torwart-Auswechslung Chelsea da bitte. Also, da würde ich gerne deine Meinung noch zuhören, Ricky. Dass der sich da so sträubt, ausgewechselt zu werden, sich auch noch durchsetzt. Wie kann es sowas geben? Du willst jetzt also eher wissen, wie ich im Nachhinein damit umgehen würde. Das Schlimme ist ja die Pressekonferenz im Nachhinein von Sarri. Das ist die. Gut, das dann, ist der Skandal. Dann nennen wir beide Reaktionen eurerseits darauf. Also wieso ist das der Skandal für dich? Das ist der Skandal für mich, weil er gesagt hat, im Grunde genommen hatte Kepa ja recht. Er war erst der Meinung, er müsste ausgewechselt werden und hat dann seine Entscheidung revidiert. Achso, war dann da das Schmierentheater sozusagen. Da hat er das noch runtergespielt. Ja. Da wird's knallen. Wenn du das beim Klopp machst oder beim Guardiola, dann knallt das da. Als der Klopp den Henderson ausgewechselt hat und der Henderson die Hand nicht gegeben hat, da hast du aber gemerkt, Junge, überleg dir das lieber nochmal. Sonst ist hier nämlich richtig Rambazamba. Und dann kam der Henderson nochmal und hat gesagt, hier Jürgen, ja, Kacke, hat mich geärgert, aber tut mir leid. Der hat aber auch keine 80 Millionen gekostet. Ich glaube, da liegt das Problem. Ich würde es eher mit Gareth Bale gleichsetzen. Wo es ja auch keine Konsequenzen dafür gab, dass er keinen Bock hat auf Wahrmachen. Hast du das auch mitbekommen? Habe ich mitbekommen, nee. Ja. Nee, ich nicht. Ja, macht er sich nicht mehr wahr? Der sollte sich wahr machen. Der sollte sich wahr machen. Ach so, während des Spiels sozusagen ja, sich wahr machen gehen. Und wurde dann nicht als erster eingewechselt und hat dann gesagt, fuck it, und hat sich wieder auf die Bank gesetzt und war beleidigt. So. Also wirklich original einfach hinten weggelaufen hinterm Tor und hat gesagt, nö, setz ich mich hier auf die Bank. Das geht auch nicht. Es geht nein, das geht nicht, nicht, nein. Aber die Konsequenz, es gibt halt keine Konsequenzen. Und liebe Freunde von 93, ich möchte euch jetzt nicht unbedingt das, also ich möchte sie das nachbabbeln, was die auch schon gesagt haben, aber es stimmt halt letzten Endes, deswegen erwähne ich es jetzt hier auch nochmal. Die sind halt zu mächtig geworden inzwischen, die Spieler. Weil richtig, die müssen halt nichts befürchten. Also da passiert halt nichts. Normal musst du so einen Gareth Bale suspendieren und den anderen Vogel auch. Die dürften normal nie wieder das Trikot dieses Vereins tragen. Eigentlich. So, ja. So nämlich. Weil es hat was mit Respekt dem Verein gegenüber zu tun. So, danke. Und vor allem, wenn du so viel Geld bekommst, ey, ohne Scheiß, wenn ich 80 Millionen als Torhüter da bekommen würde und da würde einer sagen, du legst dich jetzt hier hin, lässt dich von der ganzen Mannschaft den Arsch bumsen, vor versammelter Truppe hier im Old Trafford, ich würde mir das Arschloch mit Butter voll schmieren und sagen, holy moly, ab geht die Party. So, da wäre ich der Erste, der da auf dem Platz liegen würde. Aber nein, da ist wirklich jemand der Meinung, dass er jetzt hier diese Show abziehen kann. Das ist, und kommt damit durch. Das ist völlig absurd. Das ist absurd. Und das zieht sich ja komplett durch, auch jetzt hier in der Bundesliga mit diesen ganzen Transfers, die es da schon, also erpresste Transfers, die es da schon gab. Auch das Hinteregger-Ding kann man jetzt so und so bewerten. Schönes Beispiel, ja. Ist halt auch was, normalerweise müsste die Konsequenz sein, dass der keinen Job mehr in der Bundesliga bekommt. Ja, und nicht einfach den Arbeitgeber wechseln kann. Ne? Wobei ich auf der anderen Seite aus irgendwelchen Gründen Sympathie habe für Hinteregger. Das ist für mich so schwer. Für ich schon, ich mag den Manuel Baum nicht, der zieht sich an wie ein 18-Jähriger, da kam ich überhaupt nicht drauf klar, das ist ein alter Mann, der soll sich ordentlich anziehen, das ist das Erste, und dann soll er auch nicht immer so dumm gucken. So, das sind schon mal zwei Dinge, wo er bei mir verloren hat. Und der Hinteregger, den finde ich halt geil bei Frankfurt. Leider Gottes habe ich mich in Frankfurt verliebt. Ja, hast du wirklich, ne, in den letzten Wochen, ey. Aber wirklich. Das gibt's gar nicht. Das ist eine Affäre, die du da hast mit Frankfurt. Ich habe Frankfurt früher verabscheut. Bis aufs Blut. Das war fast schon ein Erzfeind. Ähnlich wie Karlsruhe oder so. Also wenn sowas gibt, nicht mehr, ne? Bei mir ist das jetzt nicht so extrem ausgeprägt, muss ich dazu sagen. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber es ist schon so, dass mich manche Mannschaften besonders angekotzt haben. Und da verweise ich auf alte vier Ecken zur Elberfolgen, als wir mal eine Rangliste der meistgehassten Vereine von uns aufgestellt haben. Übrigens schon 2012. Ja, falls nicht irgendjemand jetzt hier... Ich weiß, inzwischen haben das fünf andere Podcasts auch gemacht, aber wir waren damals auf jeden Fall mal nicht die Letzten. So, ich weiß jetzt schon, kommt irgendeiner, der gesagt hat, ja, das habt ihr euch bei da und da abgeguckt. Nee, haben wir nicht. So, also ist ja egal. Da habe ich, glaube ich, Frankfurt auf Platz 18 gesetzt damals. Die habe ich wirklich verabscheut. Und inzwischen, dieser Fußball, den die spielen, phänomenal. Den Torhüter, den Torhüter, ich bin völlig wegen Ester Žižek, bin ich durch den Wind. Den Trainer finde ich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Fans, holy shit. Das ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Adi Hütter, da hatte ich bisher noch keinen Zugang. Ich hatte noch keinen Berührungspunkt emotional, mir immer irgendwie Gedanken über den Menschen zu machen. Dann gab es jedoch die Situation, als Sebastian Haller ausgewechselt wurde. Sebastian Haller. Sebastian Haller. Ja. Haller. Oder Hallitsch, wie wir sagen. Haller at your boy, sagen wir immer. Und da wurde der ausgewechselt, der Sebastian Haller. Und er war richtig angepisst und hat auch so günstig so die Hand gegeben dem Hütter. Und dann hat der Hütter dem Alea einen Blick gegeben. Der Blick war so voller Autorität und auch irgendwie Charisma. Das habe ich noch nicht bei dem Typen gesehen, weil ich mich mit dem eben noch nicht so beschäftigt habe. Aber das hat mir so imponiert und ich habe mir echt gedacht, das ist nicht einfach nur eine Konsensentscheidung oder einfach eine Notlösung, weil der Kovac gegangen ist, sondern das ist eine adäquate, vollwertige Wer hätte das gedacht? Trainerlösung. Hätte ich niemals Adi gedacht, konnte ich natürlich Österreich nicht sagen, weil ich den vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Aber diese Situation mit dem Haller fand ich so beeindruckend. Und da habe ich gemerkt, okay, der Typ, der ist badass. Und der hat auch eine Menge Ahnung von Fußball und lässt auch noch obendrein geilen Fußball spielen. Natürlich hat er auch ein geiles Material auf dem Platz. Aber den Hütter, den finde ich super. Heil Hütter. Kann ich da nur sagen. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe den wirklich so nach seiner ersten Pressekonferenz auch irgendwie so eingeschätzt. Ich habe ja da mit Argusaugen drauf geachtet zu Beginn der Saison und hatte auch wirklich das Gefühl, dass das ist schon ein strenger Hund. Der hat mich ein bisschen an den Typen Doug Stamper von House of Cards erinnert. Habe ich nicht geguckt, nein. Ah, okay. Ja, so ein bisschen. So der Ruhe. Bugs Bunny kenne ich. Ja, der auch, aber da ohne die langen Ohren. diese ruhige Art, aber trotzdem halt, er hat faustig hinter den Ohren. Da gibt's Rambazotti ohne Ende. Ja, die Mannschaft ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich bin echt neidisch. Vor allem bin ich neidisch, wie die Fans da halt abgehen. So. Also das ist, ich würde sowas auch gerne bei meinem Verein haben. Weißt du, dass dieses Besondere bei jedem Heimspiel. Das potenziert sich ja auch gerade. Ne? Eben diese 3000 auswärts. Fans, was ja irgendwie Rekord ist nach Russland und dieser Hype, diese Choreos, diese Atmosphäre, die sich da gerade entwickelt, die wird ja immer mehr und immer geiler. Also ich finde, Frankfurt ist ein absolutes Aushängeschild für jedes Europa-League-Spiel, wenn was stattfindet. Es fühlt sich mittlerweile auch so an, als ob es nicht die schlechteste Adresse wäre, als potenzieller Spieler dahin zu wechseln. Ja, scheinbar, dass es sich dahin entwickelt, ja. Aber du hast ja voll auch den Unterschied bemerkt, wenn du jetzt mal guckst, welche deutschen Mannschaften bislang ausgeschieden sind. Die sind ja rein von der Mannschaftsqualität her nicht viel schlechter, vielleicht sogar besser. Aber wenn du da die Europa-League-Spiele anguckst, da hast du halt echt das Gefühl, dass die noch im UI-Cup spielen oder was weiß ich irgendwie. Und bei Frankfurt brennt halt im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte. Mhm. Und so stelle ich mir halt da brennt der Hütter. Vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, Frankfurt hat mir die Europa-League wieder schmackhaft gemacht. Ich gucke Donnerstag nur wegen Frankfurt Fußball. Das fängt natürlich schon vor dem Frankfurt-Spiel an oder beziehungsweise wenn es 38 spielen danach. Aber es ist wirklich so, dass Frankfurt mir wieder Lust auf die Euroleague gemacht hat. Mit diesem Publikum, mit dieser Atmosphäre, also das ist für mich bin ich zu 100% bei dir und dieses Spiel Frankfurt gegen Inter wird safe geguckt. Das wird ein absoluter Knaller. Da geht es ja jetzt schon voll ab, dass die die ganze Zeit versuchen, Plätze auf der Haupttribüne und auf der Gegentribüne zu bekommen in Mailand, weil du natürlich wieder so ein überschaubares Kontingent zur Verfügung gestellt bekommst. Und dann wird es halt schwierig, weil es werden da wahrscheinlich weit über 10.000 Fans hinfahren wollen. Ist also, das in Mailand das erste Spiel? Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ich hab's nicht so intensiv verfolgt, wo die jetzt hier Hin- und Rückspiel haben. Aber du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass da absolut der Baum brennen wird. Das wird absolutes Highlight. Und ich wünsche mir genau das, dass solche Mannschaften die Bundesliga vertreten, international, weil mir graut es schon wieder davor. Ne? Bei jedem Wettbewerb. Ja, mir graut es schon wieder davor, wenn ich die aktuelle Tabellenkonstellation sehe, was da auf uns 2019, 2020 zukommt. Weil wenn du jetzt mal guckst, Bayern München, die Champions League Spiele, das ist halt, da haben wir uns dran gewöhnt. Ja, das ist okay. So, dann hast du halt. Moment. Aber bei aller Antipathie und wie kacke dieser Verein ist. Es ist jetzt auch nicht so uncharmant, dass die auch immer relativ weit kommen. Also das müsst ihr dem meisten. Es ist mir scheißegal, halten. Das habe ich schon mal erklärt. Mir ist es egal, wie weit Bayern München kommt. Von mir aus können die in der ersten Runde ausscheiden, da gebe ich einen Fick drauf. Mir ist es halt einfach der Verein scheißegal, wie weit der kommt. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Glasgow Rangers und Bayern München im Champions League Achtelfinale, dann nehme ich Glasgow Rangers. Dann nehme ich aber Liverpool. Ja, davon gehe ich natürlich auch aus, dass du dann eher Liverpool nimmst. Aber du weißt, wie ich meine. Das ist ja, ich weiß es doch, das soll ja kein Shoot gegen Bayern sein, aber da ist halt nichts. Das ist halt genauso so ein künstlicher Verein wie Paris Saint-Germain inzwischen. Obwohl natürlich Bayern München viel mehr Tradition von mir aus noch irgendwie mitbringt. Wobei, da kann man auch drüber streiten, weil Paris ist ja nur deswegen jetzt in so einen schlechten Neumund gekommen, weil halt da jetzt auch der Scheich sich austoben kann. So, aber im Prinzip ist für mich Bayern München halt ein reines Kunstobjekt. Das ist letzten Endes so. Das ist natürlich nicht nur Bayern München. Da findest du genügend andere Beispiele. Aber da bin ich emotional halt einfach nicht genügend involviert. Deswegen, da lächt sich ja schon jetzt danach, dass Liverpool bitte weiterkommt gegen Bayern München. Einfach, weil es der Champions League gut tun würde. Davon gehe ich halt einfach raus. Bayern München, wen juckt das, ob die im Halbfinale sind? Also jetzt natürlich die Fans, klar. Aber mir ist es scheißegal. Ob Bayern München im Finale steht, das mir wurscht. Traumfinale ist gerade so eine nachvollziehbare Liverpool. Sicht der Dinge, absolut. Aber ich glaube, mit der bist du ausnahmsweise mal nicht in der Mehrzahl. Das kann gut sein. Ich glaube, wenn Liverpool gegen Barcelona im Finale steht, klicken das nicht so viele Leute in Deutschland als Bayern gegen Barcelona. Kannst du mir sagen? Es gibt ja diese Denkweise, immer auf den deutschen Verein zu halten. Ja, auch da bin ich zu 100% bei euch. Mhm. Aber ich bin ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen, wenn es jetzt mal nicht Bayern ist, wenn Dortmund gegen Man City im Finale steht, investiere ich mich da mehr, als wenn Real Madrid gegen Man City spielt im Finale. Weil ich das schon geil finde und auch schon dieses Ausrufezeichen setzen möchte, dass die deutsche Bundesliga, mit der wir uns natürlich jetzt hauptsächlich beschäftigen, irgendwie auch mal wieder ein Ausrufezeichen. Also egal, wer gegen Man City spielt, hoffe ich, dass der andere gewinnt, weil ich Man City nicht leiden kann. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also ja. Ich verstehe euren Punkt der Dinge, dass ihr den Sport eher attraktiver findet, als diese emotionale Gebundenheit zu, ich bin ja nur nett, also es ist jetzt nicht so Deutsch näher, ne? Also da bin ich schon mehr emotional involviert, als wenn da zwei ausländische Mannschaften. Ja, das verstehe ich. Das ist ein Punkt, den kann man. Ich fand das Beispiel jetzt nicht so gut mit Man City gegen Barcelona, weil das genauso zwei Mannschaften sind wie Bayern. Die kannst du für mich wirklich random durchtauschen. Das sind also die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal. Dann nimm Atletico damit rein. Genau. Liverpool, Atletico im Finale. Das ist für mich. Oder Liverpool. Würde ich mir Liverpool, Dortmund eher angucken. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Liverpool, Dortmund und Liverpool, Atletico, bin ich bei dir. Gucke ich mir lieber Dortmund gegen Liverpool an. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Liverpool und Atletico und Manchester City gegen Barcelona, dann bin ich halt. Okay. Es ist halt das, was da drumherum mit passiert und was die Fans mit reinbringen in diese Partien. Das ist das, was mir dann sehr gut gefällt und natürlich auch, muss man dazu sagen, die Art und Weise, wie die Jungs Fußball spielen. Ich meine, Bayern München spielt halt momentan nicht den attraktivsten Fußball, auch nicht den schlechtesten, das meine ich damit nicht. Der Fußball, den Liverpool über weite Strecken 2018 gespielt hat, ist halt der einfach abgeht. Deswegen gucke ich mir die auch lieber an. Also, die haben jetzt auch ihr kleines Tief, gar keine Frage. Aber ich meine nur so, das ist halt viel Emotion, die da bei mir eine Rolle spielt. Und nicht so sehr, ob da jetzt eine deutsche Mannschaft wichtig ist oder nicht. Das ist natürlich auch unterm Strich klar, finde ich es dann auch schön, wenn Dortmund im Finale stehen würde oder Bayern, habe ich kein Problem mit, finde ich schön für die Bundesliga, so denke ich mir, ja okay, es ist cool, dass die Bundesliga im Finale ist, aber ich bin jetzt nicht in jeder Runde für den Bundesligisten, nur weil es halt ein Bundesligist ist. Das macht für mich halt keinen Sinn. Als Fan eines Vereins macht es für mich keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel am Sonntag stehe ich im Stadion und pfeife die Bayern aus und sage, Müller ist ein Hurensohn und am Dienstag feuere ich die dann an. Also das macht für mich halt keinen Sinn. Das ist auch das Problem, was ich mit der Nationalmannschaft habe. Das sind die Typen, mit denen ich sowieso nichts anfangen kann, über die ich mich hier Woche für Woche lustig mache. Die kann ich doch jetzt nicht einfach per Knopfdruck geil finden, nur weil es Champions League ist. Also das, umso mehr ich mich emotionalisiere mit meinem Verein, umso schwerer fällt es mir, zum Beispiel bei Champions League oder Nationalmannschaftsspielen, ja, einfach dieses Mainstreamige abzufeiern. Das ist mir aufgefallen. Umso mehr ich mich mit dem VfB beschäftigt habe, umso tiefer ich da reingesogen wurde, umso weniger interessiert mich dann, ja, so eine, ich will es auch nicht in diese Nationalrichtung drücken. Ja, das ist mal schwierig. Man umschifft das auch mal, ne, weil es so unangenehm ist. Ja, weil ich halt weiß, dass es jetzt bei uns keine Rolle spielt, aber es wird halt, es fühlt sich einfach so unsäglich falsch an, zu sagen, ja, wir sind jetzt für die Bayern, nur weil sie eine Bundesligamannschaft sind. Eigentlich müsstest du als Fußballfan immer sagen, ich bin, also du bist natürlich Fan des Vereins, aber sonst müsstest du immer sagen, ich bin für die Mannschaft, die, was weiß ich, den attraktivsten Fußball spielt, die geilsten Fans hat oder du halt sonst irgendwie einen Lieblingsspieler oder Trainer oder sowas in der Art bei der Mannschaft findest. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt so wenige so denken wie ich. Also denk mal, das wird so irgendwie 60-40 sein. 60 denken da so Bundesliga, Juche, und 40% sagen sich wahrscheinlich, ich will keinen Fußball sehen. Egal von wem, wenn jetzt nicht mein Verein dabei ist. Aber nochmal kurz, Champions League, Europa League, da ist ja dann wieder schon Leipzig, Wolfsburg und gegebenenfalls Leverkusen damit am Start. Und Hoffenheim spielt auch noch eine Rolle. So, und das geht mir halt auf den Sack. Gladbach weiß ich, wird die Bude brennen. Dortmund weiß ich, wird die Bude brennen. Bayern ist halt ausverkauft, aber da ist halt nie, da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Bayern ist halt nie großartig Stimmung und fertig. Also, aber die sind halt jedes Mal dabei. Aber danach würde ich mir halt dann eher Frankfurt wünschen. Dann Frankfurt auch Champions League wäre halt auch geil. Ne? Frankfurt Champions League wäre mega. Das wäre einfach nochmal ein i-Tüpfelchen auf das Ganze, aber das schaffen die nicht. Also das ist einfach schon zu viel Abstand, glaube ich. Ja, und Bremen wäre mir zum Beispiel auch lieber als Wolfsburg in der Euroleague, weil ich halt weiß, da geht was ab. Ich meine, du kannst sagen, was du willst über den Kohfeldt und seine Handballmannschaft, aber die Stimmung in der Bumsbude da, die ist halt großartig. Und wenn dieses Kacknebelhorn angeht, da singe ich auch mal mit. Da mache ich auch mal mit. Ja, ja, aber bei deiner eigenen Mannschaft nicht, ne? Ja, ich sitze ja wirklich nur zusammen. Ich fand's schön, als einer dir die Polonaise da geschickt hat und du einfach drunter geschrieben hast, ich wäre gegangen für immer. Ja. Wenn sowas stattfinden würde, dann bei dir. Das, also, das geht ja überhaupt nicht. Was haben die gesungen? Wir sind Ostdeutschland? Oder? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Nee, wenn die anfangen da vor mir rum, wenn ich da sitze, dann geh mir aus dem Weg. Du kannst von mir aus dich freuen, springen, aber auf eine Polonaise vor mir zu machen. Geht nicht. Geht nicht. Schön, schön. Wo du gerade Polonaise sagst, mit Suppengrün oder ohne? Ohne. Ohne, ne? Hm? Ohne. Hm. Und ein bisschen dicker als so die Standardsoße. Ein dicker? Großartiger dicker. Transfer. Also da muss ich auch wieder sagen, hat der dicker? Ein dicker? Ein dicker, wirklich einen guten Spieler ausgegraben. Ein dicker. Ein dicker Fisch. Dicker Fisch heißt damit, Fisch heißt damit Nachnamen. Ein dicker Fisch. Dicker Fisch? Ein dicker Fisch. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ist ich bin für die zweite. Ist doch noch jemand. Oder so. Werner Brandt, Hybrid-Sachse. Also ich finde den Hybrid-Sachsen einfach Weltklasse. Ich finde den auch gut. Dann wurde das hier demokratisch entschieden. Die Ausgabe heißt also das müssen wir vielleicht jetzt nochmal festhören. Heißt die Ausgabe Werner Brandt, Hybrid-Sachse? Nee. Oder heißt die Ausgabe Hybrid-Sachse? Nur Hybrid-Sachse, das steht für sich. Ich finde, das ist ein Markenname jetzt schon. Poloch, Pocho, meine ich? Ja. Subtil, aber mit auch gewissem Witz hat der Ricky. Ich finde Werner Brandt Hybrid, sagst du schöner. Oh, jetzt steht es hier 1-1. Ja. Jetzt, Ricky, bist du das Zünglein an der Waage. Nadi! Melanie! Esther! Werner Brandt. Jetzt hört aber wirklich auf keinen großen Namen mehr. Hey, Stück! Sag mal, euer Safe-Word. Was? Euer Safe Word. Käsekuchen. Bei uns gibt es kein Safe Word. Da wird reingeballert. Bis einer weint. Da wird reingeballert, sagt der Poncho. Da wird reingeballert. Ja, scheiße. Müssen wir dann nachträglich noch herausfinden, ob es jetzt Werner Brandt. Hybrid-Sachse mit Bindestrich zwischen Hybrid und Sachse, oder? Ja. Nee, ich finde ein Wort schön. Ihr macht es mir auch wirklich nicht leicht. Ja, dann mach doch einen Bindestrich dazu. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Bindestrichen, weil die so oft falsch benutzt werden. Ja, eben. Keiner weiß, wie sie benutzt werden. Naja, eigentlich schon. Du kannst ja immer sagen, okay, ist das jetzt ein Wort oder gibt es das Wort noch nicht? Oder macht das keinen Sinn, dieses Wort? Ja, wenn Wort? Man sich nicht sicher ist, dann nimmt man dann schreibt man zusammen. Wann ging denn das los, dass man ständig irgendwelche Bindestriche zwischen Feuerwehr, Mann, so. Also, überall findest du inzwischen Bindestriche. Die Bildzeitung besteht einfach nur noch. Aber bei Feuerwehrmann kommt doch kein Bindestrich. Natürlich nicht. Aber wohin es gibt Leute, die machen beim das. Beim Hybrid-Sachsen aber durchaus einer hinkommt. Ich würde beim Hybrid-Sachsen auch einen Bindestrich machen. Ja, dann nehmen wir den auch. Aber wenn man aber zum Beispiel. Aber nehmen wir Werner Brandt Hybrid-Sachse. Aber beim Sachsen-Hybrid würde ich zum Beispiel nicht, würde ich keinen Bindestrich machen. Nee, da würde ich drauf verzichten. Ja. Können wir uns jetzt nicht darauf einigen, dass wir jetzt einfach Werner Brandt weglassen? Ja, das wäre aber eine sehr einseitige Einigung, dann, weil bislang sieht es ja so aus, dass einer sagt Hybrid-Sachse und einer sagt Werner Brandt Hybrid-Sachse. Aber der Poccio hat doch selber eingesehen, dass einfach Hybrid-Sachse sich schon in der Popkultur jetzt gerade dabei ist, sich zu etablieren. Nee. Also ich habe es selber noch nicht eingesehen. Es ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist Timo Werner die personifizierte Hybrid-Sachsen. Ja, aber es geht ja nicht nur um Timo Werner, es geht ja auch um alle Hybrid. Um Dieter Brandt. Werner Brandt. Rufst du bei Esther an? Ja. Jetzt geht dran. Trapp. Sehr schön. Ja, danke. Ruf doch mal bei Familie Werner an. Nee, lieber nicht. Die Werners. Also gibt's ja bestimmt nicht viel. Überhaupt niemanden. Also, jetzt machen wir da. Aber lassen wir den anrufen, das führt aber auch im Keim erstickt heute in letzter Zeit, ne? Das geht nicht mehr gut. Das ist zu sehr 2014, ehrlich. Das geht. Ich bin ja auch kein Fan mehr dieser Anrufe. Ich versuche ja schon, versuche ich hier nochmal bei dem Partner nebenan anzurufen. Was, bei deinem Partner? Hallo, hörst du mich gerade? Das gibt's ja nicht, jetzt hat sie aufgelegt. Es ist doch wichtig. Was willst du denn fragen? Na, sie muss jetzt hier das Zündlein an der Waage sein. Das hat sie auf laut losgestellt, 100 Pro. Ja, du, dann lass ich mich scheiden, hast du selber. Kannst du gucken, wo du bleibst. Ja, dann lass ich mich scheiße. Ja, das kann aber wohl nicht wahr sein. Wenn der Mann ruft, dann hat die Frau zu kommen. Oder? Seht ihr doch auch so. Okay. Dann geh jetzt nach Hause. Ich denke auch. Besser wird's auch. Es war heute gucke ich noch ein Klassiko. Warte schön. Jetzt. Guckst du noch ein Klassiko? Heute kommt der Klassiko. Guck ich noch. 20 Uhr, wann kommt das überhaupt? Irgendwann gegen Mitternacht. Was? Nein, 21 Uhr, 20.45 Uhr oder so. Serie B ist das, wa? Das gibt's ja gar nicht. Wo ist denn das Spiel hin? Die haben es abgesagt. Ja? Also, bevor das nicht geklärt ist, lege ich hier überhaupt nicht auf. Also, in England wird heute Fußball gespielt. Aber Wattenscheid hat auch gespielt. Die spielen 20.15 Uhr gegen Oberhausen. Das ist ja voll ähnlich wie ein Klassiko. Derby. Wo ist denn der Klassiko hin? Die haben die abgesagt. Wattenscheid 09? War das nicht heute? Habe ich das jetzt echt durcheinander gebracht? Das Spiel Sulaiman Zara hat da gespielt. Sulaiman Zara? Mir ist übrigens beim Spiel Liverpool gegen Bayern München die Idee gekommen. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Der Löw spricht ja immer von Sahne. Sagt er auch Mahne? Sagt Mahne, Mahne wegen Mané. Ja, wenn er Sahne sagt, muss er auch Mahne sagen. Wer Sahne sagt, muss auch Mahne sagen. Ja, stimmt. Oder nicht? Das ist eine Frage, ja. Der Mahne, ja gut. Der macht gern Haller. Habt ihr mitbekommen, wie Jogi Löw Bundestrainer geworden ist? Nee, tue ich. Da empfehle ich zunächst mal Also ich habe jemanden. Der ist kein Klassiko. Ich habe jemanden sehr lieb, ja, aber man kann es behaupten. Ich habe jemanden sehr lieb gewonnen. Das war Lukas. Ist da jemand? Podolski. Der wird mir immer sympathischer. War er mir auch schon, also bevor ich jetzt so viele Sachen über ihn gelesen habe und auch gesehen und gehört. Aber er wird mir immer sympathischer. Und es gibt auch so dreiteilige Mini-Doku-Reihe über ihn in Los Angeles, wo er sich mit seiner Rudelbums-Truppe da irgendwie auf die japanische Nationalmannschaftssaison vorbereitet hat. So, und da trifft er in Jürgen Klinsmann. Und da erzählt der Jürgen Klinsmann, wie er Bundestrainer geworden ist. Und also das kann ich kurz so zusammenfassen. Der Jürgen Klinsmann wurde von Berti Vogts in Los Angeles bereist. Und zwar mit einem Wohnmobil ist Berti Vogts zu Jürgen Klinsmann gefahren. Und beide haben über die schlimme Situation der deutschen Nationalmannschaft gesprochen nach der Euro 2004. Und da meinte der Berti, ob der Jürgen sich nicht vorstellen könnte, Nationaltrainer zu werden. Ja, meinte der Jürgen, Berti, das kann ja nicht dein Ernst sein. Und dann sagte der, doch, das machen wir. Und dann hat sich Hans Hubert. Dann fand ich es auch gut, dass Jürgen Klinsmann gesagt hat, er könne jetzt nicht nach Frankfurt fliegen von Los Angeles. Da müsse man sich jetzt schon auf halber Strecke treffen in New York. Gut, es kann sein, dass es von der Fluganbindung gar nicht so dumm ist, aber es klang halt lustig. So, jetzt hat er sich dann da mit seiner Truppe getroffen aus Frankfurt, sprich DFB-Abgeordnete, und haben sich darauf verständigt, dass er jetzt der neue Chef ist. Und dann war aber Franz Beckenbauer so frei und hat gesagt, er stimmt dem Ganzen mehr oder weniger nur zu, wenn Holger Osijak, oder wie der heißt, Co-Trainer wird von Jürgen Klinsmann. Dieser Typ, der immer mit Berti Vogts, wie hieß der? Mit dem Kaiser rumgerannt ist. Mit dem Beckenbauer rumgerannt, genau. Als Trainer. Ja. Von der Hochburg, der. Und da hat der gesagt, der Jürgen, nee, das macht er aber nicht. Wenn, dann muss er seinen eigenen Co-Trainer mitbringen dürfen. Hatte aber zu dem Zeitpunkt noch keinen. Dann hat er sich überlegt, wer könnte Co-Trainer werden von mir? Dann hat er sich erinnert, dass ihm Joachim Löw die Viererkette erklärt hat. Also, er hat gesagt, jahrelang hat er nicht verstanden, wie eine Dreier- und eine Viererkette funktioniert. Bis immer eben gesagt hat, dass die eine mehr und die andere weniger, einen weniger. Genau. Bis Jogi Löw ihm in 90 Sekunden erklärt hat, wie das so funktioniert. Dann hat er gesagt, wenn das einer kann, da kann der Nationaltrainer werden. Und so entstand die Kombination Jürgen Klinsmann, Jogi Löw. Schöne Geschichte. Und wie gesagt, guckt alles, hört alles, lest alles von Lukas Podolski. Ich bin so traurig, dass dieser Typ nicht in Deutschland aktuell ist. Das ist so ein ehrlicher und auch wirklich, das ist einfach ein guter Typ. Also so einen Typen brauchen wir in der Bundesliga. Ich wünsche es mir so sehr, dass Köln den verpflichtet. Es wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber es gab ja ein paar Mal die Gerüchte, dass er wieder zurückkommen würde und so. Er wird aber noch mal ein Jahr spielen, glaube ich, für Köln. Glaube ich auch, aber der soll bitte hier wieder nach Deutschland kommen. Das ist so ein toller Typ. Also es ist einfach so. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Köln aufsteigt, dass der einfach nur kommt deswegen, auch wenn er nicht spielt. Ich glaube schon, dass das so war. Weil die Sachen, die er sagt, der erinnert mich so ein bisschen an Nate Diaz. Ja? Nate Diaz ist auch ein Typ, MMA-Kämpfer, falls ihn nicht jeder kennt. Surprise, surprise, der vieles sagt und man denkt immer so, oh, na, der Hellste ist er nicht. Aber wenn man mal die Aussagen, die er tätigt, einfach wirklich so nimmt, wie sie sind und dann sich überlegt, was ist eigentlich das, was er mir damit sagen will, dann merkt man, dass da ganz, ganz viel Intelligentes bei rauskommt. Und ähnlich ist Podolski, weil er mehr oder weniger kein Blatt vor den Mund nimmt. Also das merkst du ihm einfach an, er ist so. Und das finde ich so erfrischend, Gespräche mit ihm zu hören, die vielleicht grammatikalisch jetzt nicht eine Eins sind und auch nicht im ersten Moment ja super intellektuell wirken, aber da brauche ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, habe ich genügend andere Spieler. Ach, es ist einfach toll. Ich mag diesen Podolski, muss ich so sagen, wie es ist. An dieser Stelle. Und abschließend möchte ich noch ein kleines Dankeschön loswerden an Brody Stevens, einen von mir sehr geschätzten Comedian aus Los Angeles, der sich leider letzte Woche das Leben genommen hat. Und aus irgendeinem Grund hat mich das enorm berührt. Sehr selten, dass mich Dinge berühren. Wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, dass du eigentlich sowas nie retweetest oder so, wenn sowas ist. Und aber da hast du es gemacht. Ja, war ein besonderer Mensch, weil der mich unzählige Male zum Lachen gebracht hat und auch so immer wieder auf Periscope oder Instagram einfach mit Kleinigkeiten genau meinen Humor getroffen hat. Ich kann an der Stelle nur sagen, also was man halt immer so sagt, aber ich finde es dann trotzdem wichtig, wenn man irgendwie psychische Probleme hat, bitte meldet euch bei Leuten, die euch helfen. Es gibt mit Sicherheit genügend Leute, die das können. Und es ist auch nicht peinlich oder man muss sich davor schämen. Es rettet halt einfach Leben, wenn man da mal kurz irgendwo anruft oder ja jemanden anspricht oder so. Das ärgert mich so sehr, dass da ein Mensch sich das Leben nimmt, dem man vielleicht hätte helfen können, wenn er sich bei irgendjemandem gemeldet hätte oder ja, dergleichen. Also das ist mir irgendwie noch wichtig gewesen, dass ich das jetzt hier mit unterbringe. So, auf diesem Höhepunkt dieser Ausgabe. Ich denke auch, ja. Ja, würde ich sagen, gehen wir nach Hause und freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.